Ja, im Namen des Bildungskollektivs und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung über die Märzkämpfe, den Zerfall der KAPD und die Entstehung einer neuen Kritik. Mein Name ist Lukas, ich bin Mitglied im Bildungskollektiv und freue mich, dass ich heute den Vortrag von Felix Klopotek hier ankündigen kann. Bevor ich was zur Veranstaltungsreihe sage, also zu dem Rahmen, in dem diese Veranstaltung heute auch stattfindet, und bevor ich Felix als Referenten vorstelle, will ich kurz was zum technischen Ablauf sagen. Alle Teilnehmer, die jetzt hier diesen Konferenzraum betreten haben, sind in der Regel erstmal stumm geschalten. Wir würden euch bitten, ein bisschen darauf zu achten, diese Stummschaltung auch während des Vortrags beizubehalten, sodass alle dem Vortrag gut folgen können und es keine Störgeräusche gibt. Ansonsten ist dann nach dem Vortrag, der so circa eine Stunde dauern wird, ist es dann möglich, auch gemeinsam in die Diskussion zu treten. Da habt ihr die Möglichkeit, entweder den Chat zu nutzen oder ihr meldet euch dann im Chat. Ich würde das dann nochmal sagen, auch wenn es soweit ist. Ihr könnt aber auch schon während der Veranstaltung gerne Fragen in den Chat formulieren, die ich dann nochmal vorlesen würde jeweils. Und Felix wird dann darauf eingehen. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe Konflikt und Ungeduld im Frühjahr der Weimarer Republik, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit der Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 auseinandersetzen. Kämpfe, die eben vor 100 Jahren stattgefunden haben, die getragen waren von einer militanten Aufstandsbewegung von Arbeitern im Mansfelder Land, in dem Umfeld von Halle und Merseburg. Leuna ist, denke ich, das zentrale Stichwort, das einigen Leuten bekannt ist. Wir haben diese Veranstaltungsreihe begonnen mit einer Radiosendung, wo es erstmal sehr grundlegend darum ging, in die Geschichte dieser Märzkämpfe einzuführen. Ich würde im Laufe der Veranstaltung auch den Link zu dieser Radiosendung hier nochmal in den Chat posten, sodass das auch gerne nochmal wahrgenommen werden kann. Wir haben dann fortgefahren mit einer Veranstaltung mit Dania Alasti, wo wir uns den Frauen der Novemberrevolution gewidmet haben, wo es eben auch nochmal darum ging, klarzumachen, diese Auseinandersetzungen, die 1921 halt stattgefunden haben, sind nicht zu verstehen ohne diesen größeren Zeitraum, der ja sich eigentlich von der Weltkriegszeit eben dann bis 1923 hin erstreckt. Wir haben dann uns mit einer Person beschäftigt, die nicht im engeren Sinne mit den Märzkämpfen zu tun hatte, die aber an den Debatten teilgenommen hat, die in der kommunistischen Bewegung in dieser Zeit geführt wurden, nämlich mit Lou Merten. Und heute geht es eben um den Rätekommunismus oder um die Vorgängergruppierungen des Rätekommunismus. Die KAPD steht hier auch im Titel der Veranstaltung. Zu nennen wäre auch die Allgemeine Arbeiterunion AAU. Das sind Gruppierungen, die für diese Aufstandsbewegung im mitteldeutschen Raum 1921 sehr wichtig waren, einfach weil diese Gruppierungen hier in diesem Raum sehr stark gewesen sind und eben auch agiert haben in diesen Kämpfen. Im Gegensatz zur KPD-Geschichte, die durchaus auch einige Spuren noch hinterlassen hat, die man sich heute besichtigen kann in Form von Gedenksteinen oder Gedenktafeln, haben diese Protagonisten und diese Organisierungen keine Spuren hinterlassen. Vielleicht ein Grund, sich ihre Geschichte genauer anzuschauen. Ich selber lese gerade einen Roman, der sich mit der Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 auseinandersetzt, von Otto Gotsche, Die Märzstürme. Otto Gotsche ist jemand gewesen, der als Kommunist im Widerstand gegen die Nazis war, der später aber auch Funktionär gewesen ist, der SED, bis hin zu seiner Mitgliedschaft im ZK der SED und der so ein bisschen ja der das Aushängeschild oder das Vorbild war der Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR. Diese Gruppierungen KAPD und AAU kommen in diesem Roman durchaus vor und ich denke, das steht dann vielleicht insgesamt so ein bisschen für die DDR-Geschichtsschreibung, nämlich die Art und Weise, wie sie darin vorkommen, nämlich eigentlich nur als negatives Abziehbild. Die KPD ringt in dieser Erzählung quasi in den mitteldeutschen Märzkämpfen noch um den rechten Weg. Und die KAPD und die AAU stehen eben für die Gruppierungen, die diesen Weg nicht mitgehen wollten. Und die Personen, die in diesem Roman auftauchen, die mit diesen Organisierungen assoziiert sind, ja, sind durchweg unzuverlässige Charaktere. Leute, die überschwänglich ihren Gefühlen folgen, die unzuverlässig sind, unberechenbar sind, Ja, und die sozusagen nicht einsehen, dass man sozusagen mit einer starken zentralisierten Partei vorwärts gehen möchte. Manches mag stimmen auch, wie diese Personen in diesem Buch beschrieben werden. Vieles stimmt nicht. Und ich denke, dass das Buch von Felix Klopotek, Rätekommunismus, Geschichte, Theorie, das gerade im Schmetterling Verlag erschienen ist, eine Möglichkeit ist, ja, sozusagen wegzukommen von so einer Geschichte von negativen Abziehbildern und ja, sich die reichhaltige Geschichte dieser Gruppierungen und dieser Bewegungen anzuschauen und eben sich zu vergegenwärtigen, was ist dann passiert in den Folgejahren und wie ist dann aus diesen Gruppierungen heraus unter anderem die Strömung des Rätekommunismus entstanden. Es ist ein ganz glücklicher Zustand, dass eben das Erscheinen dieses Buches auch ja, in den Zeitraum unserer Veranstaltungsreihe fällt. Insofern passt es ganz gut. Es ist heute also die Möglichkeit, in einen Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung nochmal tiefer einzusteigen und es ist gleichzeitig ja, eine Buchvorstellung zu einem Buch, dessen Lektüre ich empfehlen kann. Felix Klopotek lebt als Journalist und freier Autor in Köln. Ja, und ich freue mich, dass sich hier die Gelegenheit ergibt, dass wir auf dezentralem Wege halt diese Veranstaltung stattfinden lassen können. Freue mich, Felix, dass du unsere Einladung angenommen hast und würde dann soweit erst mit dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe kein Headset auf und offensichtlich ist Big Blue Button jetzt anders als Zoom da ein bisschen empfindlicher. Also wir haben das vorhin getestet und ich soll ganz leise sprechen. Also es gibt aber, glaube ich, auch hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas dann in den Chat zu schreiben, wenn ich zu leise oder zu laut bin. Ja, ich habe ein bisschen mich bemüht, weil ich mir jetzt doch die ganze Zeit dachte, oh je, das sind ja alles 100 Jahre her und sind wir nicht heute mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Und ich habe mich ein bisschen bemüht, es doch ein wenig näher an unsere Gegenwart heranzuführen. Und ja, Lukas hat schon Otto Gottsche erwähnt, der gesagt haben soll, na, endlich haben wir die Mauer, nach 1961, endlich haben wir die Mauer, denn da können wir unsere Gegner dran zerquetschen. Also ein Stalinist vor dem Herrn, ob das wirklich verbürgt ist, was er da gesagt haben soll, weiß ich nicht. Es stammt von Heiner Müller, ist nicht immer der zuverlässigste. Heiner Müller und Beka Tragelehn haben übrigens ein Buch oder ja doch ein Buch von Gottsche auch über die Widerstandszeit und die Ankunft der Roten Armee verfilmt. Müsste vielleicht irgendwo in Babelsberg noch eine Kopie dieses Films liegen. Ich glaube, die lief sogar damals im DDR-Fernsehen. Ganz früh war das, Ende der 50er oder 1960, so um den Dreh. Ja, Otto Gottsche. Wir bleiben aber jetzt auch tatsächlich in der DDR. Ich beginne mit einem sehr merkwürdigen Text oder vielleicht mit einem, nee, nicht merkwürdigen Text, aber vielleicht merkwürdigen Einstieg. Nur ganz kurz. Wir haben so bis 21:30 die Veranstaltung angesetzt und ich soll nicht länger, will auch nicht länger als 50 Minuten reden. Natürlich ist wieder alles hier viel zu vollgestopft. Ich habe mir verschiedene Teile überlegt, werde auch einen Abschnitt aus meinem Buch lesen. Und ich schaue einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann breche ich dann wahrscheinlich oder vielleicht einfach eher ab und können dann offene Fragen dann via Chat oder Moderation, wie auch immer, dann im Anschluss klären. Im wiedervereinigten Deutschland ist es vor allem zwangsläufig die Arbeiterklasse, die auseinanderfällt. Auf der letzten Stufe der industriellen Revolution ist in Westdeutschland folgende Situation entstanden: Karrierismus im Einzelfall, Flexibilisierung der individuellen Arbeitszeit, das Überwiegen der Masse an Angestellten gegenüber anderen Lohnarbeitern, erhöhte Ausbeutung der Psyche und des Nervensystems anstelle eines einfachen physischen Arbeitskraftaufwands haben innerhalb dieser Klasse eine gegenseitige Gleichgültigkeit produziert, weshalb man sagen kann, dass sie als Klasse nur noch in den Statistiken existiert. Noch schlechter steht es um die Klasse, die gemäß der Ideologie dieses speziellen militärisch organisierten Betriebssozialismus im Osten Trägerin der politischen und wirtschaftlichen Macht sein sollte. Also die Arbeiterklasse in der DDR. aufgrund ihrer in höchstem Maße gespaltenen, auf Betriebe verteilten und voneinander isolierten Arbeiterschaft konnte sie nie eine Klasse werden, sondern nur eine Karikatur derselben. Der dem Anschein nach autarke Betrieb war ein gesellschaftlicher Mikrokosmos, über den die Arbeiterinnen und Arbeiter mit seltenen Waren und verschiedensten Dienstleistungen versorgt wurden. Schwer vorstellbar für einen Westler, auch wenn er in der Fabrik, einem Büro oder irgendeinem nach außen hin isolierten Arbeitsplatz beschäftigt ist, der daran gewöhnt ist, sich in gesellschaftlichen Bereichen zu bewegen, einkaufen, den Klempner oder Elektriker bestellen, Urlaub fahren, die nicht wie einst in der DDR direkt von einer Superbetriebsführung abhängen. Der DDR-Betrieb war schon immer, obgleich volkseigen, eine private Struktur und noch mehr eine privative. Der Lohn für die gesellschaftliche Arbeit der Arbeiterschaft wurde nicht immer mit Geld ausgezahlt, sondern über ein höchst ausgeklügeltes System entlohnt. Das passierte, wenn auch nicht gerade heimlich, so doch immerhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weshalb man dieses Entlohnungssystem auch nur sehr schwer mit externen vergleichen kann. Es handelt sich dabei also um höchst private Transaktionen zwischen der Betriebsleitung und der Arbeiterschaft. Diejenigen, die in ihrer Gesamtheit die Klasse an der Macht bilden sollten, wurden durch den privaten Staatsbetrieb der Möglichkeit beraubt, dass langsam aber sicher ein innerer Zusammenhalt untereinander hätte entstehen können. Der Zusammenhang, der sich dann entwickelt, wenn die Arbeiter anfangen, einen Blick hinter oder über den betrieblichen Lattenzaun zu werfen und wie Schüler bei einer gelungenen Improvisation zum Nachdenken angeregt werden, egal wenn ihre Konzepte dabei anfangs noch nicht angemessen sind. Tja. Der Auftakt ist also in der Tat merkwürdig. Wir sind offensichtlich in einem ganz anderen Abschnitt des Zeitstrahls. Was hat er mit der Themenstellung des heutigen Abends, nämlich etwas zum Zusammenhang von Märzkämpfen, KAPD und Rätekommunismus zu sagen, zu tun? Nun, der Text stammt von Christian Riechers. Er ist ein Ausschnitt aus einem größeren Text, der allerdings nie auf Deutsch erschienen ist. Für ein italienisches marxistisches Journal hat er 1991 eine erste Bilanz der Wiedervereinigung gezogen und die damals neu entstehenden linken Debatten daran gemessen. Als ich 2007, 2008 an der Herausgabe der Schriften von Christian Riechers arbeitete, der bereits 1993 nach schwerer Krankheit starb, ließ ich diesen Text übersetzen und entschied mich dann doch gegen eine Aufnahme in die Anthologie, die dann rausgekommen ist, Die Niederlage in der Niederlage. Um die Passage, und noch einige mehr in diesem Text, aber um diese Passage, die ich gerade vorgetragen habe, tut es mir aber leid, weil ich sie sehr prägnant finde. Von Riechers stammt auch diese Bemerkung, die sich tatsächlich dann gleich auf die Zeit bezieht, um die es eigentlich geht, auf die frühen 20er Jahre. Zitat: Ihre Inadäquatheit, also was die prognostischen Sätze angeht, ist der marxistischen Theoriebildung immanent und nur mit großer Umsicht zu vermeiden. Sind die kämpferischen, einem nur kontemplativen Marxismus abholden Marxisten bemüht, theoretisch von der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung vorauszuhaben, Marx-Zitat, so, und jetzt kommt's, bemerken Sie dabei häufig nicht, dass Sie tendenzielle und damit notwendig isolierte Entwicklungslinien als bereits verwirklicht und die Gesamtheit der Verhältnisse bestimmend ausgeben. Wir können diese Bemerkung als Motto oder Leitbild für den heutigen Abend nehmen. Aber was hat die Einleitung, die ich eben vorgelesen habe, Betriebssituation in der DDR, mit unserem Abend zu tun? Zunächst wird hier die Situation der Arbeiterklasse in einem Land skizziert, dessen politische Führung sich in die Tradition der Märzkämpfe gestellt hat. Zumindest in den 50er Jahren waren in der DDR die Märzkämpfe nicht verdrängt. Wenn man so will, schließt sich 1991 der Kreis, ist der Bogen der Konterrevolution abgeschritten. Riechers schildert die Isolierung der Klasse in Betrieben. Die Ersetzung der Kontrolle der Arbeiterinnen und Arbeiter über die Produktion, Voraussetzung der Diktatur des Proletariats im eigentlichen Sinne, durch die sogenannte wissenschaftliche Betriebsführung. Ersetzung des Sozialismus durch Wohlfahrt und ein System von Privilegien. Eingeschlossen in die Form des Betriebes schrumpfen die Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Gesamtheit zu einer beherrschbaren Größe. Wird diese spezifische Betriebsform zerstört, wie das im Zuge der Wiedervereinigung der Fall war, sind Wut und Verzweiflung die Folge, die sich durchaus im Protest äußern können, wie das damals auch der Fall war, die aber auch einen Mangel an politischer Klarheit offenbaren. Ein unabhängiges Gewerkschaftswesen ist in Deutschland nicht entstanden und Ostdeutschland nicht entstanden und eine gesamtdeutsche Linke, die wirklich begriffen hat oder sich zumindest der Herausforderung des Begreifens gestellt hätte, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland und auch rückgekoppelt im Westen vorgegangen ist, hat sich nie konstituiert. Richers beschreibt die Hürden, die sich der Konstituierung einer einheitlichen Klassenaktion in den Weg stellen. Diese Hürden wachsen mit der fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte, die immer auch Ausdruck kapitalistischer Gewalt sind. Es stellt sich die Frage, wie sie zu überwinden wären, und zwar abgeleitet aus der Höhe, das ist sozusagen die Dialektik, die Höhe nicht nur als einen Widerstand zu begreifen, sondern auch als Antrieb, die entsprechende Lösung zu finden. Und damit wären wir in der Tat bei den Märzkämpfen. Die politisch-strategische Haltung der Kommunisten zu jenem Osteraufstand im Mahnsfeldschen, wie Franz Jung diese Woche, diese damalige Woche im März 1921 fast schon idyllisch-religiös genannt hat, ging von dieser Frage aus. Wie lässt sich aus den einzelnen, voneinander isolierten Brandherden proletarischer Rebellion eine einheitliche Front gewinnen? Wie können wir bestehende Unruhe, die sich in mannigfaltigen Streikaktionen, Sabotage, Aktionen und so weiter äußert, in einen allgemeinen Aufstand verwandeln? In der historischen Betrachtung machen leider häufig in denunziatorischer Absicht Historiker zwei Linien in der radikalen oder sozialistischen deutschen Arbeiterbewegung aus. Die eine Linie kommt von Rosa Luxemburg. Ich folge jetzt hier dem Narrativ, so nennt man das, glaube ich, kommt von Rosa Luxemburg und wird um 1920, 21 von Paul Levy, ihrem ehemaligen Anwalt und Gefährten, Liebhaber, repräsentiert. LED-Vorsitzender. Diese Linie steht für die Massenaktion, für die eher defensive Haltung der Partei, eben den Massen keine Aktionen vorzuschreiben, für die räteaffirmative Einstellung, die Verwurzelung in der republikanisch-demokratischen Tradition der deutschen Arbeiterbewegung. Die andere Linie ist die aktionistische, blinde Begeisterung für den Erfolg der Bolschewiken, deshalb große Bereitwilligkeit, in Moskau ausgetüftelte Pläne zur Taktik und Strategie der Revolution kritiklos zu übernehmen, avantgardistisches Verständnis der Partei, Revolution als Technik, die wiederum auf einer bestimmten Aktionsvorstellung fußt. Also Aktionen als Provokation einzusetzen, also diesen indirekten Weg zu gehen, etwas auszulösen, was dann wiederum eine Gegenreaktion verursacht und so weiter. In der Märzaktion setzt sich die zweite Linie, die aktivistisch-bolschewistische, durch. Aber die erste macht nicht mit, steigt aus. Levy wird als Parteivorsitzender gestürzt. Viele organisationserfahrene Arbeiter kehren der Partei den Rücken. Die Welt der organisierten Kommunisten wird in den Folgejahren mehr und mehr zu einer abgeschotteten, ohne wirkliche Ankopplung an die reale Arbeiterbewegung, mehr auf Moskau als auf die wirklichen Verhältnisse in Deutschland gerichtet. Die Rede auch schon damals ist von der größten Sekte auf deutschem Boden. Besser ist meines Erachtens die Kritik Trotzkis, der den Scheinriesen KPD als Flugsand bezeichnet hat. Ja, also eine riesige Düne, die sich da auftaut, aber dann muss man nur einmal pusten, was der Faschismus gemacht hat. Und sie zerstreut sich. Aber ist diese Gegenüberstellung wirklich so einfach? Bezeichnenderweise fehlt in der immer noch ergiebigsten Studie über die Märzkämpfe, die heißt Aufstand der Avantgarde von Sigrid Koch-Baumgarten, die Perspektive der KAPD, und darauf hat ja auch Lukas schon Bezug genommen, fast vollständig. Sie ist zumindest keine eigenständige. Was ist, wenn es tatsächlich eine Kreuzung beider Linien gegeben hat oder hätte geben können? Eine aktionistische Linie, die dennoch nicht vom Primat der Partei ausgegangen wäre. Ein Bekenntnis auf der anderen Seite, ein Bekenntnis zum Räteprinzip, das die Räte aber nicht bloß als anderes oder besseres Parlament missverstanden hätte. Mir scheint, dass die KAPD in ihren besten Momenten dieser dritten Linie entsprach. Ein emphatisches Bekenntnis zur Aktion und ein Wissen darum vertrat oder verkörperte, dass die Revolution eben keine Technik, kein Planspiel ist. Auch der KPD brach die gescheiterte Märzaktion das Genick. Zwar blieb ihr das Schicksal der Massensekte erspart, nicht erspart, blieb ihr ein schier unendlicher Spaltungsprozess, der grundsätzlich nur zu verstehen ist, wenn man sich klar macht, dass schwerwiegende theoretische Probleme überhaupt nicht gelöst waren und in dem jeweiligen Rahmen, an dem die KAPD-Fraktionen verzweifelt festhielten, auch nicht zu lösen war. Erst aus diesem Scheitern, das ist meine These oder vielleicht meine ideengeschichtliche These, von der ich mir aber gewisse politische Implikationen erhoffe, erst aus diesem Scheitern entsteht der Rätekommunismus. Wenn ich jetzt dazu übergehe, dachte ich, auch nochmal vielleicht was Lockeres. Und zwar, wie ist das denn eigentlich wie sind denn eigentlich diese Märzkämpfe von Leuten, die sich der kommunistischen Linken oder der einer rätekommunistischen Linken zugerechnet haben, zumindest eine Zeit lang zugerechnet haben, eigentlich reflektiert worden? Ganz bekannt, und viele werden das kennen, ich lese aber trotzdem gleich mal so zwei, drei Passagen, ist natürlich Franz Jung. Ganz bekannt ist aber natürlich auch seine Verbitterung. Also Franz Jung spricht hier nicht als jemand, der mit einer gewissen Gelassenheit oder Milde auf diese Zeit zurückguckt, sondern was so sein Memoir, der Weg nach unten, ja so auszeichnet, ist dieser harte Selbstekel. So eine tiefsitzende Selbstverachtung, die aber auch irgendwie einhergeht mit der Denunziation der damaligen Ereignisse. Also es war irgendwie Quatsch, was man damals gemacht hat, aber man hat es halt getan und man musste es auch tun. Und es gehört irgendwie zu seinem Leben. Das andere Beispiel ist viel unbekannter, eigentlich sogar gar nicht bekannt, und drückt nochmal aus, auf was es damals auch in rätekommunistischen oder dissidentkommunistischen Kreisen immer auch ging. Oder was damals an was man damals festhalten wollte. Es handelt sich um ein Gedicht von Hans Langerhans, den viele oder einige vielleicht kennen als jemand, der ein Schüler von Karl Korsch war, in der Korsch-Gruppe. Manche sagen auch, sein Lieblingsschüler oder der Begabteste und der auch dann im Umkreis der kritischen Theorie der Frankfurter Schüler auftaucht. Er hat bei Max Horkheimer promoviert und hat im ersten Antisemitismus-Projekt, Forschungsprojekt des Instituts für Sozialforschung im amerikanischen Exil mitgearbeitet. Ist nie veröffentlicht worden. Langerhans war auch im Widerstand und war in den 30er Jahren ab 33 relativ schnell dann aufgeflogen und in Haft und im KZ und ist dann 41 in letzter Minute der Hölle Europas entkommen. Er hat Gedichte geschrieben, sah sich in erster Linie als Dichter, sind auch bezeichnenderweise nie veröffentlicht worden. Und da gibt es ein Gedicht, das heißt Die Schiefertafel. Und Die Schiefertafel, das ist ja etwas, wo man was draufschreibt, was altertümlich ist und was auch irgendwie zerbrechlich ist. Und wie jeder weiß, ein Wisch und das, was auf der Schiefertafel geschrieben worden ist, ist auch schon verschwunden. Das heißt, also, die Schiefertafel. Liebknecht war Rechtsanwalt, Verteidiger der Ausgebeuteten, der auf den Kasernenhöfen Geschundenen. Er stimmte gegen die Kriegskredite. Der Abgeordnete erhob auf dem Potsdamer Platz seine Stimme. Am 1. Mai 1916 gegen Kanonen erhob er die Stimme. Er wurde nicht auf der Stelle erschossen, sondern man ließ ihn seine Zeit abwarten in Luckau. Als die Zeit gekommen war, wurde der Redner der Massen von den ersten Faschisten ermordet. Hölz hatte in den Materialschlachten gelernt. Er nahm sich daraus mit, was er gebrauchen konnte. Ein Zahlabend ist noch keine Aktion, ein Schützenverein ist kein Stoßtrupp. Die Stimmen waren in der Garderobe abzugeben. Er zog die Eierhandgranate ab und pflasterte sie in den Saal. Die Rednertribüne war abgebaut. Der Trupp war noch nicht richtig in Form. Man handhabte die Waffen zögernd und dachte viel an Gerechtigkeit. Schinder, Hannes im Vogtland. Als sie die Rebellen eingefangen hatten, gab es einen Prozess mit Prozessordnung und Verteidiger. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Als sie ihn wieder freigelassen hatten, sagte ein GPU-Kommissar zu ihm: „Du Bandit“, und ertränkte ihn in der Wolga. Die Umgangsformen vereinfachten sich. Was hier fortlebt und wofür auch natürlich bei aller Lakonie und Bitterkeit Langer jemand wie Langer Hans plädiert oder woran er festhält und erinnert, das ist natürlich die exemplarische Aktion. Und das ist der Hinweis darauf, dass, naja, die objektive Analyse der Gewaltverhältnisse, der Produktionsverhältnisse immer einhergeht mit dem, ja, emphatischen Bekenntnis zu einer Aktion dagegen. Das heißt also, dass die vermeintliche Lücke, die immer gern konstatiert wird zwischen Theorie und Praxis, und dann fragt man sich, wie können wir denn diese Lücke schließen, und entwickelt dann eine neue Theorie, die dann zwischen Theorie und Praxis steht, und man wiederum das Problem hat, wie können wir denn die Lücke schließen, und so begibt man sich in einen unendlichen Regress, in eine unendliche Kreisbewegung. Diese Lücke gibt es gar nicht, wenn man sich an Gestalten hält wie Karl Liebknecht oder Max Hölz, der hier nur knapp Hölz genannt wird und der ja als einer der großen Aktivisten der Märzkämpfer auch bekannt ist, wenn man nämlich einfach zur Tat schreitet, nämlich einfach was macht, eine Aktion startet. Und eben nur in dieser Hinsicht, in diesem nach vorne gehen, die Avantgarde ist, nicht abgeleitet aus einem übergeleiteten theoretischen Prinzip, sondern einfach erwachsend aus einer konkreten Kampfsituation. Langerhans hat die Gedichte, die er geschrieben hat, auf die 30er Jahre datiert. Und das ist einigermaßen unvorstellbar, weil er ja in dieser Zeit im KZ saß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie die Möglichkeit hatte, die Sachen aufzuschreiben und auch dann mitzunehmen oder bei sich behalten zu können. Und ich glaube, er hat in der Datierung seiner Gedichte, die wie gesagt nicht veröffentlicht sind, hat er ganz bewusst die Jahre ab 33 genommen. Nicht, weil er sie da in dieser Zeit geschrieben hat, sondern weil diese Gedichte ohne die Erfahrungen ab 1933 nicht zu verstehen sind, seiner Meinung nach. Und ich denke auch, dass das zutreffend ist. Ganz anders, Franz Jung. Ich lese ein paar Passagen aus Der Weg nach unten vor. Da gibt es auch das Kapitel Der Osteraufstand im Mahnsfeldschen. Im Hinterzimmer einer Kneipe in der Umgebung des Schlesischen Bahnhofs in Berlin hatte ich den Auftrag erhalten, nach dem Mahnsfeld dort Versammlungen abzuhalten und die Arbeiter der Kupfergruben zum Streik aufzufordern, genauer gesagt, in Streik zu bringen. Anwesend waren die sogenannten Spitzenfunktionäre der KP, der unabhängigen Sozialdemokraten sowie der Splittergruppe der Kommunistischen Arbeiterpartei, für die ich mit zwei anderen hingebeten worden war. Franz Jung war damals ein hoher KAPD-Funktionär. Die KAPD wurde von den hier vertretenen Parteien und der Sozialdemokratischen Partei nicht mehr sehr ernst genommen. In Fällen einer um sich greifenden politischen Flaute aber, wie damals um die Osterzeit 1921, wurde sie von den noch eine Aggressivität vortäuschenden Arbeiterparteien gerne benutzt und vorgeschoben. Ich fuhr also mit dem Auftrag der drei Organisationen, einen Streik im Mansfeldschen zu entfesseln, zu einem Generalstreik auszuweiten, der über ganz Deutschland dann hätte ausgedehnt werden sollen. Signal für einen Generalangriff auf die Regierung, das war die Parole. Ich hatte die verschiedenen Verbindungen bekommen, eine Liste von Vertrauensleuten, die ich aufzusuchen hätte in Halle, Hettstedt und Kloster Mansfeld. Spezialisten sollten zu mir stoßen, die die weitere Aktion übernehmen würden. Mein Auftrag war, unmittelbar nach dem Anlaufen der Aktion nach Berlin zurückzukehren. Die Leute, mit denen ich in diesem Hinterzimmer zu tun hatte, waren mit wenigen Ausnahmen Arbeiter aus Berliner Betrieben, in die Aktionsausschüsse der Parteien delegierte Biedermänner, wie sie in den Spar- und Sportvereinen zu finden sind. Es mögen auch einige Berufspolitiker darunter gewesen sein oder wenigstens solche, von denen man annehmen konnte, dass sie es werden wollten. Dann einige ältere Parteifunktionäre schon aus der Zeit vor dem Krieg, Typ Kassenbeamter. Ich glaube kaum, dass auch nur einer sich eine Vorstellung davon gemacht hat, wie die Sache weitergehen würde, was dann zu geschehen haben würde, was den Berliner Arbeitern zu sagen, die bereits für die Woche nach Ostern zu Massenversammlungen aufgerufen waren, etwas Konstruktives über die bereits abgedroschenen Schlagworte hinaus. Für mich schien die Sache verhältnismäßig einfach. Ich hatte nur zu sagen, streikt, streikt, streikt, und dann streiken alle in ganz Deutschland, Schluss. Überredungskünste waren dazu nicht vonnöten, Machtmittel standen mir sowieso nicht zur Verfügung. Wird der Streik irgendeine Stelle in Deutschland erschüttern? Mit welcher Gegenwehr werden wir zu rechnen haben? Jemand sollte sich darüber Gedanken gemacht haben, wenn schon nicht in Deutschland, so vielleicht draußen, in Moskau vielleicht, wahrscheinlich, aber wir wussten es nicht und niemand hat mich danach gefragt. Ja, kann man eben dann auch noch lesen, wie es dann für ihn dann tatsächlich erging. Er ist also dann in Hettstedt. Wir steigen einfach mitten ein, mitten rein. Ich fuhr weiter nach Hettstedt. Dort war schon vorher Max Hölz mit seinen Gefolgsleuten eingetroffen. Hölz hielt nicht viel von Versammlungen. Wir ließen, wie vorgesehen, eine am Vormittag abrollen. Hölz erschien dort auf dem Podium, als die Diskussion bereits im Gang war. Sprach gerade ein junger Mann, der angezogen war wie ein Forstadjunkt, also irgendein Angestellter von einem Gut aus der Nachbarschaft, zur Ruhe mahnend. Hölz trat ihm in den Hintern und schmiss den Mann vom Podium. Großes Gelächter, die Versammlung war aus, es wurde nicht abgestimmt. Im Garten des Wirtshauses war ein Tisch aufgestellt. Ich registrierte dort die Leute, die sich bereit erklärten, sich in eine Kampfgruppe einteilen zu lassen. Und es kam eine kriegsstarke Kompanie zusammen. Ich teilte die Gewehre aus, die bisher im Rathaus gelagert waren. Das Rathaus war schon bisher ein Stützpunkt der KPD gewesen. Zur Verteilung kamen außerdem noch Munition und Kisten von Dynamit, organisiert aus dem Materialdepot der umliegenden Kali-Gesellschaften. Ehe die Kompanie noch von den vorher bestimmten Leuten übernommen werden konnte, hörten wir vom unteren Stadtzentrum her die Straße nach dem auf einer Anhöhe gelegenen Wirtshaus entlang Gewehrfeuer. Die Reichswehrmacht war mittlerweile in Hettstedt eingerückt. Meine Leute stürmten auseinander. Mitten in einen Wirbelsturm geraten, allenthalben lagen die Gewehre herum. Und ich saß schließlich allein am Tisch mit den Listen. Inzwischen hatte sich die Hölz-Gruppe in der Stadt betätigt. Hölz hatte am Marktplatz seine Fahrradhandlung besetzt, den Inhaber auf die Straße gejagt, seine Leute rüsteten sich mit Fahrrädern aus. Als Warnung hatte er gleichzeitig die daneben befindliche städtische Sparkasse gesprengt. Die Fassade war niedergebrochen, der Dachstuhl eingestürzt. Nachrichten von der anrückenden Reichswehr ließen aber keine Zeit mehr, die Depots zu zerstören und sich nach barem Geld umzusehen. Max Hölz war abgerückt über die dem Stadtkern umgebenden Höhenrücken hinweg und in die Weite verschwunden. Für mich wurde es jetzt auch Zeit, dem immer näher rückenden Gewehr Feuer auszuweichen. Der Weg nach oben über die Höhen war bereits verriegelt. So, er versteckt sich dann in einem Misthaufen, wird nicht verraten, obwohl die Leute, bei denen er versteckt ist, offensichtlich oder sichtlich keine Genossen sind, aber sie lassen ihn in einem Misthaufen. Und dann sagt er noch, wie er dann wie für ihn dann der Aufstand zu Ende gegangen ist. Es war inzwischen früher Nachmittag geworden, Ostersonntag. Ich hörte sozusagen die Glocken in Neiße läuten. Wir gingen auf den schmalen Wegen, hatte einen Gefährten an seiner Seite, wir gingen auf den schmalen Wegen durch die Felder. Die Saaten standen im ersten grünen strahlende Sonne, kein Luftzug Frühling, kein Laut von einem menschlichen Wesen, kein Fahrzeug, Frieden ringsum. Das monoton ansteigende Trillern von Lerchen, die sich ins Blau hinaufziehen. Sie steigen und steigen und steigen und lassen sich plötzlich fallen, ein Riss, ein Loch tut sich auf, alles verstummt. Nur nach einer Weile werden sie sich wieder erheben und steigen und steigen und steigen und trillern und wieder fallen. Ich hatte das mit dieser Intensität niemals vorher gehört. Ende des ersten Aktes. Den zweiten Akt, den schildert er dann auch, wie er von der KPD-Führung in Berlin gebeten wird, Anschläge zu organisieren auf Eisenbahnen, auf einen sozialdemokratischen Politiker, um gewissermaßen die Niederlage zu kaschieren, um sozusagen das Feuer am das Feuer nicht ganz erlöschen zu lassen. Und er lässt sich darauf ein, macht das auch und ist ein gnadenloses Desaster. Sie sprengen nicht den Sozialdemokraten in die Luft, verwechseln die Adresse und machen eine andere Wohnung platt, kommt dann niemand ums Leben. Also geht gut aus. Und die Sprengung eines Stellwerks misslingt und eine andere Eisenbahnstation, da kommt man auch nicht ganz bis an die Gleise, also wird dann ein Pissoir in die Luft gejagt, anstattdessen als sozusagen Ersatzhandlung. Also er schreibt, es ist auf der einen Seite sehr amüsant und man lacht und es ist auch lustig, aber es ist natürlich überhaupt nicht lustig geschrieben und halt auch eingebettet in diesen ja sehr defätistischen, drückenden Selbstreflexionen. Gut, lassen wir Franz Jung und seine Stilisierungen, wenn sie vermutlich einen durchaus hohen Wahrheitsgehalt haben dürften, lassen wir das mal beiseite. Schauen noch mal auf diese Märzaktion. Auf Seiten der Arbeiter überlagern, kreuzen und verknäulen sich Kampfformen und Konfliktlinien, die unweigerlich zu einer Selbstblockade führen mussten und schließlich zur Selbstzerstörung des radikalen Flügels der deutschen Arbeiterbewegung. Wie stellte sich diese Konfusion auf Seiten der Arbeiter dar? Peter Utzelmann, leider unbekannt, es ist wert, dass man mal seine Biografie genauer recherchiert. Es gibt einen Nachlass auch im Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte. Ein ehemaliger Spiegelredakteur, den man, glaube ich, sogar anschreiben kann, hat mehrere Stunden Interview auf Band. Also wer ein ernsthaftes Forschungsinteresse hat, da gibt es einiges zu holen. Peter Utzelmann, 1896 bis 1972, die wohl bedeutendste Gestalt unter den Anführern des Streiks in den Leunawerken, wusste nichts davon, dass in Berlin KPD und KAPD einen gemeinsamen Aktionsausschuss gebildet hatten. Ihm war folglich nicht bekannt, dass zur Koordination der Kämpfe Aktivisten aus Berlin, darunter besagter Franz Jung, geschickt worden waren. Was er aber wusste, eine direkte militärische Konfrontation mit den Polizeikräften konnten die Arbeiter, selbst dort, wo sie bewaffnet waren, nur verlieren. Er votierte für den sozialen Krieg, für Massenstreiks und Betriebsbesetzungen. In den Leunawerken, wo 25.000 Arbeiter in den Ausstand traten, gelang dies auch. Eine andere Taktik verfolgte Hölz. Er suchte die militärische Konfrontation, was Utzelmann entschieden und polemisch kritisierte. Hätte Hölz sich damals auf das Werksgelände getraut, er wäre über den Haufen geschossen worden, grollte ihm Utzelmann noch Jahrzehnte später. Hölz und die mit ihm assoziierten Brigaden erzielten sogar lokale Erfolge. die sich aber nicht mit der Streikbewegung verknüpften. Kurzum, die Kämpfe blieben voneinander isoliert. Das Recht trifft das auf die wenigen überregionalen Solidaritätsaktionen zu, die zur Verbreiterung des Aufstands auf ganz Deutschland hätten beitragen sollen. In den Betrieben waren die Kommunisten häufig isoliert. Da kann was nicht stimmen. Wie kann es sein, dass in einer hochindustrialisierten Region und einem Klassenkampf erprobten Proletariat, und das war ja Mitteldeutschland, ein Aufstand nicht bloß schnell zerfällt, sondern von Anfang an nicht kohärent gewesen ist? Der Marxismus ist nicht die Lehre von den Revolutionen, sondern die Lehre von den Konterrevolutionen. Alle wissen sich zu bewegen, wenn sich der Sieg abzeichnet, jedoch nur wenige wissen dies zu tun, wenn die Niederlage kommt, sich kompliziert und andauert, lautet ein bekanntes, relativ bekanntes Zitat von Amadeo Bordiga, dem eigentlichen Gründer der Kommunistischen Partei in Italien. Damit hält er die Erfahrungen der Revolutionen und Arbeiteraufstände seit der Pariser Kommune fest. Sie geschehen wie von selbst und für die Kräfte des Militärs und der Bürokratie unabsehbar und auch zunächst unberechenbar. Aufgabe der Kommunisten ist es nicht, die Revolution zu machen, sondern die Truppen beieinander zu halten, wenn es zu einer Niederlage kommt. Der geordnete Rückzug ist stets die schwierigste Operation. Der Marxismus erklärt nicht die Revolution. Niemand, der auf die Straße geht oder in den Streik tritt, um unhaltbaren Zuständen ein Ende zu setzen, braucht Belehrung von Funktionären oder Theoretikerinnen, sondern die Konterrevolution. Wie tief reicht die Niederlage? Was sagt sie über das gesellschaftliche Kräfteverhältnis aus? Unter welchen Bedingungen ist mit einem Wiedererstarken der revolutionären Kräfte zu rechnen? Bei den Märzkämpfen verhielt es sich plakativ gesagt andersherum und darin liegt ihre Tragik. Die Mehrzahl der Kommunisten, ob ganz links oder auch schon moskauhörig, waren sich im Frühjahr 1921 sicher, ihre Revolution generalstabsmäßig durchführen zu können. Damit begaben sie sich auf das Terrain von Polizei und Militär. Ihre Politik war konspirativ, hatte Züge einer Geheimwissenschaft angenommen, setzte auf heroische Akte einzelner Akteure. Indem KPD und KAPD in ihrer putschistischen Hochspannung die Bereitschaft zum großen proletarischen Aufstand überschätzten, lieferten sie die vorhandenen Energien zur proletarischen Gegenwehr einer militärischen Konfrontation aus. Sie hatten keine Exit-Strategie. Beide Parteien zerbrachen letztlich an der gescheiterten Märzaktion. Die eine, die KAPD, binnen weniger Monate, die andere blieb als formale Organisation bestehen, aber verkümmerte doch schnell zu einer Außenstelle Moskauer Politik. Aus sich selbst heraus war sie in den Folgejahren, also die KPD, immer weniger zur eigenständigen Initiative in der Lage. Eine systematische Aufarbeitung dieser Katastrophe fand in kommunistischen Kreisen nicht statt, während, wie dann ein Blick in die Archive offenbart hat, die Polizei doch ganz genau hinschaute. Die bekannteste literarische Darstellung übrigens der Ereignisse ist wieder von Franz Jung, nämlich die Eroberung der Maschinen von 1923. Das ist wirklich sehr interessant. Seine Lebenserinnerungen schreibt er als 70-Jähriger, Ende der 50er Jahre. Ich glaube, Der Weg nach unten erscheint 1961. Und das ist ein natürlich ganz anderer Franz Jung als der 1923 die Eroberung der Maschinen veröffentlicht. Ein Buch, das er im holländischen Knast geschrieben hat. Franz Jung, dem wurde es natürlich auch zu heiß, er wurde gesucht. Ich weiß gar nicht, ob er sowieso noch auf Bewährung draußen war. Jedenfalls wollte er, er wollte nicht fliehen, sondern er wollte an einer Konferenz kommt der kommunistischen Linken in London teilnehmen, so, und wurde aber in den Niederlanden hochgenommen, identifiziert, kam dort in den Knast und wurde aber dann nicht nach Deutschland, sondern in die Sowjetunion abgeschoben, die auch, glaube ich, die Kaution oder zumindest die Anwaltskosten für ihn übernommen hat. Und dann war er ja Fabrikleiter, also hat auch mal dies gemacht in der Sowjetunion. Dieser Roman ist aber wirklich was ganz Besonderes und ich, ehrlich gesagt, es ist auch ein Buch, das für mich über Der Weg nach unten steht. Es ist ein Antiroman, verzichtet ganz auf auf individuelle Helden und Namen und konzentriert sich auf die Darstellung der kollektiven Bewegung der Klasse, so das Aufflammen, Niedertreten der Revolutionsversuche. Ja, jetzt habe ich insgesamt, glaube ich, doch recht, das habe ich vorhin gesagt, defätistisch über diese Zeit geredet. Und wir sind gewissermaßen bei dem, was mich theoretisch interessiert und wo ich denke, dass sich daraus auch noch Sachen gewinnen lassen, um unsere Situation zu beklären, zu verstehen, zu erklären. Da bin ich noch gar nicht hin vorgestoßen, nämlich zum Metakommunismus. Auch ich habe, als ich zum Beispiel mich so an die ersten Konzeptionen dieses Buches, diese kleine Einführung in die Geschichte, Theorie des Redekommunismus gesetzt habe, auch ich bin immer davon ausgegangen, das Interessante an dieser Bewegung ist, dass sie mal eine Massenbewegung war. Dass es in Deutschland also für einen gewissen Zeitraum, ja, von 1918 nimmt man vielleicht diese Militärstreiks noch mit, von 1917, 16 bis 21, 23 oder so gegeben hat. Und dass sich gewissermaßen aus dieser Zeit, aus diesem Überschwang und dieser glühenden Radikalität die Legitimität des Rätekommunismus ergibt. Die Legitimität auch, sich damit zu beschäftigen. Denn warum sollte man sich mit etwas beschäftigen, was immer marginal, fast immer unsichtbar gewesen wäre? So habe ich mir das gedacht und ich war, als ich mich dann eingelesen habe, das ist alles kein großes Kunststück, die ganzen Texte und so liegen ja mittlerweile vor, sind auch im Netz, also es ist, man muss gar nicht mehr so irrsinnig viel recherchieren. Als ich mich dann eingelesen hatte, dachte ich, na, das geht nicht auf, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Das, was ich unter, oder wo ich, was ich denke, was eigentlich Rätekommunismus ist, ist etwas, was später erschienen ist, was später entstanden ist. Auch wenn Akteure die gleichen geblieben sind, Akteure aus einer gewissen Bewegung, eben der Rätebewegung, herausgewachsen sind, sind sie doch Ende der 20er Jahre, in den 30er Jahren andere Leute als die, die sie 1918 oder 1921 gewesen waren. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, und ich befürchte, dass ich das nicht einheitlich in dem Buch durchgehalten habe. Ich glaube, da steht nämlich an einigen Stellen noch was von Massenbewegung. Aber ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass man den Rätekommunismus viel eher als eine Art theoretische Reflexionsform, vor allem eben auch dieser Niederlagen verstehen muss. Dass also die KAPD oder sozusagen ihr Komplementärstück, die Arbeiterunionen, die Betriebsorganisationen, doch viel enger an dem Kontinuum der damaligen Arbeiterbewegung waren, als es dann später oder als ja als dann später die als es dann später die rätekommunistischen Positionen sind. Einer der zentralen Texte des Rätekommunismus heißt ja vom Werden einer neuen Arbeiterbewegung und ist, da habe ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, 35 oder 36 geschrieben worden. Von einem holländischen Genossen, Henk Kannemeyer, der hat den Text auf Deutsch geschrieben. Ist auch im Internet an diversen Stellen zu finden. Und die Behauptung oder die Proklamation oder die Feststellung, kann man sich jetzt entscheiden, einer neuen Arbeiterbewegung ist halt, und ich glaube, das war den damaligen Leuten auch klar, auch als eine Absage an die KAPD oder auch an die Betriebsorganisationspolitik zu sehen, zu verstehen. Also, es geht nicht mehr darum, gewissermaßen vorhandene Tendenzen in der Arbeiterbewegung zu radikalisieren, aufzugreifen, zu bewahren, sondern wirklich sich klarzumachen, wir befinden uns in einer Situation des Bruchs, der Faden ist gerissen. Das heißt also, dass man von dem Rätekommunismus streng genommen tatsächlich erst ab, ja, jetzt kann man sich verschiedene Jahreszahlen überlegen, aber es ist nicht sprechen kann, 1925, 1930, 1900, 35, aber eben nicht in dem Zeitraum der Märzaktion, der Märzkämpfe. Im Grunde genommen ist das uns allen, glaube ich, ziemlich bekannter Mechanismus, nämlich dass die theoretische Reflexion immer der Praxis folgt und eigentlich auch immer erst dann einsetzt, wenn man sich, und da sollte man nochmal an das Zitat von Bodiger denken, wenn man sich vergegenständlichen oder vor Augen führen muss, was eigentlich damals schiefgegangen ist. In dem Buch Einführung, oder in dem Rätekommunismusbuch, gibt es deshalb auch ein Unterkapitel, Geburtsstunde des Rätekommunismus. Und jetzt ist die Zeit auch schon fast ab, aber dafür reicht es noch. Die Gründung der KAPD 1920 klärte nichts, sondern schuf immerhin dies neue Bruchlinien, die eine weitere Auseinandersetzung zwingend erforderlich machten. Betrachtet man diese Phänomene ideengeschichtlich, zeigt sich, dass die Partei nicht die des Rätekommunismus war, sondern ihre Programmatik eine Etappe der Theoriebildung verkörperte. Eine dermaßen dichte Vereinigung radikal-kommunistischer Kräfte aus der Arbeiteropposition hat es nie wieder gegeben. Wäre mehr möglich gewesen? Sozialgeschichtlich stellt sich die Situation anders dar. Zwischen 1919 und 1921 waren Ansätze autonomer proletarischer Organisation vorhanden, die als Massenerscheinung bei einer Stabilisierung des Kapitalismus wieder verschwinden würden. Das Erbe dieser Ansätze wäre durch umfassende Aufarbeitung zu bewahren gewesen. Stattdessen wurden sie zu voll entwickelten Organen der Selbstbefreiung verabsolutiert. Also genau die Gefahr, die, vielleicht erinnert euch noch das Anfangszitat von dem Richards, genau die Gefahr, die dort beschrieben ist. Das ist im Grunde genommen die Kühnheit einer theoretischen Aussicht, eines theoretischen Weitblicks, die man ja auch immer braucht, sehr schnell darin mündet, bestimmte Tendenzen zu isolieren, was dann Dialektik dieser Kühnheit zu einer Verdinglichung und auch Verkümmerung der Theorie führt. Diese Überbetonung ersetzte den nüchternen Blick auf die realen Verhältnisse und führte dazu, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten theoretisch wie praktisch in unlösbare Widersprüche verwickelten. Sie konnten sie nicht anders als in weiteren Spaltungen und die sie rechtfertigenden theoretischen Konstruktionen auflösen. Der Wildwuchs dieser Konstruktionen trieb die absonderlichsten Blüten hervor. Die kommunistischen Arbeiterführer Hamburgs, Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim, verfielen ab Herbst 1919 auf einen Nationalbolschewismus. Burgfrieden mit der heimischen Bourgeoisie, alle Anstrengungen gegen die imperialistische Einschnürung Deutschlands nach dem Versailler Vertrag gerichtet, alle Anstrengungen gegen die imperialistische Einschnürung Deutschlands gerichtet, für einen Pakt von Reichswehr mit Roter Armee eintretend. Ganz falsch lagen sie freilich nicht. Frankreich und Deutschland hätten niemals eine sozialistische Republik Deutschland an ihren Grenzen erlaubt. Ein Einmarsch fremder Truppen hätte im Fall einer siegreichen proletarischen Revolution durchaus gedroht. Die Übersetzung dieser vielleicht realistischen, antiimperialistischen Prognose in ein Programm der nationalen Einigung war aber dann sektiererisch, vermessen, alles andere als realistisch. Laufenberg und Wolfheim nahmen noch am Gründungsprozess der KAPD teil und wurden im Sommer 1920 als Nationalbolschewisten aus der Partei ausgeschlossen. Ich möchte auch nochmal betonen, dass das zwar sehr schräge Gestalten sind, aber sie auf keinen Fall dafür taugen, da eine Linie, eine Genealogie zum Faschismus, zum Nationalsozialismus hin zu konstruieren. Also soweit ich weiß, spielen sie dann in der sogenannten konservativen Revolution, in dieser auch ja heterogenen Strömung elitärer Denker keine Rolle. Vielleicht hätten sie gerne eine gespielt. Ja. Die wirklichen Bruchlinien verliefen jenseits der nationalen Frage. Welches Verhältnis hat die Partei zu den Arbeiterunionen, welches zur kommunistischen Internationalen und zur KPD, welches zu den tagtäglichen Klassenkämpfen, die sich an banalen, ganz und gar nicht revolutionären Dingen entzündeten. Auf die Arbeiterunion gehe ich früher in dem Buch ein und deshalb sage ich jetzt hier nur zwei, drei Sätze dazu. Es handelt sich hier um einen aus der Rätebewegung sich ergebender, gewissermaßen naturwüchsiger Prozess der Basisradikalität. In Betrieben, vor allem an der Waterkant, also an den großen norddeutschen Hafenstädten, dann im sächsischen Industrierevier, teilweise auch im Rheinland, in Berlin auch. Ja. Und diese Arbeiter, diese Betriebsorganisationen, diese Arbeiterunionen waren natürlich auch daraus gespeist, dass die Gewerkschaften einen offen reaktionären Kurs hatten, die regierende Sozialdemokratie unterstützten und es auch häufig zu Absprachen gab mit der Betriebsleitung, diese aufmüpfigen Leute aus den Gewerkschaften, aus den Betrieben, die Kommunisten hinauszuwerfen, hinauszuterrorisieren, wurde sogar damals gesagt. Und dabei, daran gemessen war die Organisation in autonomen Betriebsorganisationen, Arbeiterunionen, ein erster Schritt der Verteidigung, der Gegenwehr, der Gegenmacht. Es mag sicherlich auch da den Einfluss eines internationalen Diskurses gegeben haben, denn die Idee der Betriebsorganisation, der One Big Union, ist auch eine Idee, die in den USA sehr stark war und von den Industrial Workers of the World vertreten wurde, den Wobblies, so kennt man sie auch heute noch. Und was man vielleicht nicht weiß, die Wobblies unterhielten in den Hafenstädten, wo die Auswanderer sich einschifften, bereits Büros und haben dort agitiert, im Bremerhaven zum Beispiel, im größten deutschen Auswandererhafen, gab es Wobbly-Zellen, die schon darauf hingewiesen haben, wie sich die Leute politisch betätigen können. Die Wobblies oder die Industrial Workers of the World waren nicht zuletzt auch eine sehr migrantische, sehr migrantisch geprägte Gewerkschaft oder Antigewerkschaft, je nachdem. Dass so eine internationale Rückkopplung mag es, wird es auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, auch auf die deutsche Rätebewegung und auf die Arbeiterunion gegeben haben. Ja, interessant. Wir reden jetzt hier von diesen Arbeiterunionen als auch bereits sehr entwickelten, sehr reflektierten, sehr kampferprobten Organen. Und trotzdem gibt es eine Partei. Ja, das ist erklärungsbedürftig. Die Antworten auf diese Fragen fielen durchweg unbefriedigend aus und trieben Isolation und Zerfall der Partei nur voran. Höhe oder vielmehr Wendepunkt der Tragödie war die gemeinsam von KPD und KAPD forcierte Märzaktion 1921 im mitteldeutschen Industriegebiet. Die Regierungstruppen waren zu jedem Zeitpunkt den schlecht bewaffneten Arbeiterhundertschaften überlegen. Der Generalstreik sprang nicht auf ganz Deutschland über, in Sachsen selbst blieben die Aufstandszentren voneinander isoliert. Im Rückblick auf die Märzkämpfe verweist 1928 der frühere KAPD-Anführer Bernhard Reichenbach auf das Verhalten von KPD, Sozialdemokratie und Gewerkschaften als entscheidend für die Blockade der Revolte. Ein längeres Zitat. Die Märzaktion war der letzte Versuch gewesen, die latenten Elemente des Klassenkampfes revolutionär auf breiter Basis im Kampf um die Machtergreifung zur Auslösung zu bringen. Diese Versuche scheiterten an zwei Momenten, dem prinzipiellen Widerstand der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften gegen aktiv revolutionäre Gestaltung des Klassenkampfes, sodann an dem Verhalten der KPD, die im Programm revolutionär eine Führerdiktatur anstelle der Klassendiktatur setzen wollte, wobei diese Führerschicht in den unterschiedlichsten sich widersprechenden Auffassungen von dem Begriff revolutionärer Politik, diese ständig wechselte, und durch dieses die Arbeiterschaft verwirrende Verhalten die Entwicklung des Klassenbewusstseins bei breiten Massen verhinderte. Gegenüber diesen beiden Faktoren des Scheiterns der Revolution in Deutschland ist die Tatsache des Widerstandes der Bourgeoisie nur insoweit von Bedeutung, als er eben kausal bedingt war von jenen beiden anderen. Reichenbachs Einschätzung ist realistisch. Sie erfasst dennoch nicht die gesamte Realität, denn die KAPD hat sich in dieses Abenteuer hineinziehen lassen. Sie hatte es versäumt, ihr Verhältnis zur KPD und zu den Insurrektionalisten, also Aufstandsbefürwortern wie eben Hölz, Plättner, hinreichend zu klären. Ihre Kader waren sich unschlüssig, auf welche proletarischen Kräfte sie zu setzen gehabt hätten. Vom Scheitern der Märzaktion sollten sich KAPD und auch die AAU nie wieder erholen. Hier spielt ein mangelndes Verständnis der Räte hinein. Also, ich habe mich in meiner Schrift natürlich sehr stark ideengeschichtlich orientiert, weil jeder Versuch einer Engführung von Theoriebildung und sozialen Umständen und sozusagen sozial-mentalen Verarbeitungsformen den Rahmen grotesk gesprengt hätte. Deshalb darf man das alles nicht so verstehen, wie das ja auch immer so gerne unter Linken gesagt wird, wenn man das richtige Argument gelernt hat, dann ergibt sich alles andere. Ja. Also wenn es so einfach wäre, wären wir heute alle Gegenstandpunkt-Abonnenten. Und wir wären es auch geblieben. Hier spielt ein mangelndes Verständnis der Räte hinein. Schaut man sich etwa die Schriften von Adolf Detmann an, wird der Rätegedanke gerade nicht, also Adolf Detmann war auch ein aus Kiel stammender intellektueller Politikwissenschaftler, der über den Rätebegriff bei Marx und Engels, das hört sich mal total spannend an, über den Rätebegriff bei Marx und Engels promoviert hat. Es ist nicht so der Knaller, die Arbeit. Gibt es bessere Dokumente. Schaut man sich etwa die Schriften von Adolf Detmann an, wird der Rätegedanke gerade nicht elaboriert ausgeführt, sondern unhinterfragt vorausgesetzt. Unabhängigkeit von Moskau, Antinationalismus und Betonung des subjektiven Momentes. Ja, das hatten wir gerade in dieser Vergötterung, in dieser Überhöhung vielleicht von jemandem wie Max Hölz. Ne, sind viel präsenter in seinem Denken. Er teilt das mit Karl Schröder, dem eigentlichen KAPD-Mentor dieser kurzen Jahre. Oder eben mit diesem Bernhard Reichenbach. Selbst Hermann Goerter, also der große holländische Theoretiker und Aktivist des Rätekommunismus, der ab Juli 1921 in Berlin weilte, führte den Rätegedanken, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, nicht weiter aus, sondern rückte den Aufbau einer eigenen Internationale, der kommunistischen Arbeiterinternationale, in den Mittelpunkt. Der Beschluss für den Aufbau dieser Internationale erfolgte am 31. Juli 1921. Auch hier ersetzten überstürztes Handeln und Aktionismus jede Sondierung der Kräfteverhältnisse in den Arbeiterbewegungen. Die Brüche führten zu neuen Spaltungen. Aus der AAU, der Allgemeinen Arbeiterunion, erwuchs eine Einheitsorganisation, die AAUE, die immerhin grundsätzlich dem Parteigedanken eine Absage erteilte. Bis dahin war man nämlich durchaus von einer Art Doppelherrschaft, ja, oder es wäre zu einer Doppelherrschaft gekommen, war man von diesem Gedanken ausgegangen, nämlich, dass der ökonomischen Aktion oder der betrieblichen Organisation dass diese Aktion immer noch eine weitere Ebene bedürfte, nämlich die Ebene einer Partei, einer Zentrale, die in der Lage ist, die verschiedenen Basisaktionen national, dann auch international zu koordinieren und zum Ziel zu führen. Also gewissermaßen reproduzieren KAPD und AAU oder AAU die alte Arbeitsteilung, wie sie dann in der Theoriebildung der Sozialdemokratie in den 1890er Jahren dann schon vorgeprägt war. Es ist also keine Überwindung dieser Situation. Wir können uns darüber unterhalten, ob man sie überhaupt überwinden müsste. Aber es war jedenfalls keine Überwindung dieser Situation, sondern im Grunde genommen nur ihre Radikalisierung. Das ist aber insofern bemerkenswert, als KAPD und AAU den Anspruch hatten, schon damals den Anspruch hatten, mit SPD und ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen komplett gebrochen zu haben. Diese AAUE, das könnte man jetzt als Geburtsstunde des Rätekommunismus in einem engeren Sinne verstehen. Theoretiker der AAUE war der Pädagoge Otto Rühle aus Dresden. Rühle hatte wie Liebknecht in Luxemburg einen zunehmend unversöhnlichen Absetzungskurs von der Sozialdemokratie durchlaufen, war Reichstagsabgeordneter in der Vorkriegszeit. Er war Mitgründer des Spartakusbundes, Mitgründer der KPD, Mitgründer der KAPD, Mitgründer der AAUE. Also ist sozusagen damals von Jahr zu Jahr immer radikaler geworden. Er formulierte das Credo des Rätekommunismus in einem Satz: Die soziale Revolution ist keine Parteisache. Im Grunde radikalisiert Rühle nur ein Theorem der KAPD. Also erinnert sie im Grunde genommen an, ihren eigenen Anspruch. Nämlich aus dem Grundsatzpapier die Allgemeine Arbeiterunion der Partei, also im Grundsatzpapier der Partei, da heißt es, die AAU ist der erste Grundstein zur Bildung der Räteorganisation. Sie muss sich also aufbauen auf den Betrieben als den Zellen der Produktion. In den Betrieben steht das Proletariat als Klasse, einer neben dem anderen als Klassengenosse. Hier steht die Masse im Triebwerk der Umbildung und Neubildung der Gesellschaft. Hier kann der geistige Kampf, die Revolutionierung des Bewusstseins in unerschöpflichem Strom von Mann zu Mann gehen. Ja, es ist also ein bestimmtes Bild von Mann zu Mann, was hier auch tradiert wird. Gut, lassen wir das mal an dieser Stelle. Gerichtet allein auf das Klasseninteresse, nicht auf kapitalistische Vereinsmeierei. Das Berufsinteresse eingeengt auf das ihm zukommende Maß. Die Betriebsorganisation ist die grundlegende Zelle der Union. Die Union ist die organische Einheit dieser Zellen. Zum Ende gedacht, also Zitat Ende, zum Ende gedacht bedeutet dies den Abschied von der Parteiform. Denn wenn die Räte nicht in der Lage wären, von sich aus einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stiften, sondern für diesen eine zentralisierende Partei voraussetzen, so antiautoritär dieser auch auftreten mag, dann verkörpern die Räte eben nicht das Prinzip der Befreiung, sondern wären eine nachgeordnete Variable. Die Kämpfe nach 1918 hatten aber durchweg demonstriert, dass es die Parteizentralen waren, die Fehlentscheidungen trafen und sich als Hemmschuh erwiesen. Die Befreiung konsequent von den Betriebsorganisationen aus zu denken und nicht als quasi putschistischen Doppelschlag aus Generalstreik und Bürgerkrieg war die Option, die Möglichkeit, die objektiv noch verblieben war. So, jetzt habe ich auch schon gesehen, dass wir in der Zeit sehr fortgeschritten sind. Aber im Grunde genommen bin ich jetzt bis auf die Schwelle der eigentlichen rätekommunistischen Theoriebildung gekommen. Und dann möchte ich jetzt dann einen relativ weiten Schritt nach vorne machen, nämlich zu einem Papier eben aus der Zeit der holländischen Rätekommunisten springen, als halt auch dieses Manifest, wenn man so will, von Henk Kannemeyer diskutiert wurde, das vom Werden einer neuen Arbeiterbewegung. Und da gab es auch dann in der Zeitschrift, heißt Rätekorrespondenz, findet sich auch komplett eingescannt im Netz. Also, wie gesagt, die Archivlage ist glänzend oder die Recherchesituation ist glänzend. Dort findet sich auch ein Diskussionsbeitrag, Probleme der neuen Arbeiterbewegung ist anonym. Vielleicht stammt er von Paul Mattig, vielleicht von Helmut Wagner und weiß es alles nicht so genau, ist auch nicht so wichtig. Und damit möchte ich dann auch enden. Eine besondere Unterdrückungsmaschinerie braucht die Arbeiterschaft so wenig wie eine besondere politische Organisation neben den Räten. Die besondere politische Organisation ist letzten Endes nur ein Ausdruck der Unreife der revolutionären Situation, ein Ausdruck der Unmöglichkeit des Sturzes des Kapitalismus. Ja, also zu Ende gedacht heißt das. Die KAPD hätte so stark sein können, wie sie wollte, hätte stolz sein können auf Zehntausende Mitglieder, die sie ja auch für einige Monate hatte. Aber eben das ist nicht Ausdruck einer baldigen Revolution, sondern spricht eher für das Gegenteil. Die Räte müssen allein, jetzt weiter im Zitat, die Räte müssen allein die ökonomischen und politischen Machtmittel in den Händen haben. Und sie haben sie ja auch, wenn sie sie nicht einer besonderen Körperschaft ausliefern. Die Existenz zweier besonderer Machtzentren kann nur zur Eliminierung der einen von beiden führen. Die Räte organisieren die Diktatur wie späterhin Produktion und Verteilung. Sie können nicht eine besondere Macht neben sich dulden, denn darin liegt schon ihre kommende Entmachtung eingeschlossen. Alle Macht im Räten ist keine leere Phrase, sondern bitterste Notwendigkeit. Und damit Ja, ein bisschen, es ist ein bisschen länger geworden. Ja, gut, aber ich schließe damit. Ja, dann ganz vielen Dank für deinen Vortrag, Felix. Genau, es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu äußern. Und ich hatte es ja schon gesagt, ihr könnt entweder den Chat dafür nutzen und eure Fragen in den Chat schreiben und ich würde das dann vorlesen. Oder ihr meldet euch einfach, indem ihr so ein Sternchen, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, in den Chat reinpostet. Und dann würde ich euch dann einfach aufrufen, sodass wir hier miteinander diskutieren können. Ich würde vielleicht einfach, um Zeit zu geben, ja, die Fragen zu formulieren, auch einfach selber eine Frage stellen und würde nochmal zurückgehen auf dieses Zitat von Bordiga, was du so in der Mitte des Vortrages halt mal erwähnt hattest, nämlich die Feststellung, dass es viel schwieriger ist, eine klare Sicht in Zeiten der Flaute zu behalten und ja, sozusagen zu handeln, wenn die Revolution abwesend ist. Und ich finde interessant oder würde gerne vielleicht mehr darüber erfahren, wie die Rätekommunisten vielleicht genau zu dieser Frage gedacht haben, weil am Ende fanden sie sich ja nicht in der verallgemeinerten Einheitsorganisation wieder und haben sozusagen da an einer Massenbewegung teilgenommen, sondern sie fanden sich in kleineren Zirkeln wieder, wo sie halt ja sozusagen diese sehr lohnenswerte und scharfsinnige diese Analysen und Texte geschrieben haben und es war eben ein Zirkelwesen. Und ich fände es interessant, ob sie ja, diese spezifische Organisationsform auch reflektiert haben. Also inwiefern haben Sie eben sich auch darüber Gedanken gemacht, was heißt es, dass wir in solchen kleinen Gruppen notgedrungen arbeiten müssen? Und ja, ob Sie diese Frage von Bordiga vielleicht beantwortet haben. Also diese Frage von Bordiga, die ist ja auch viel später erst, oder die Frage oder der Satz ist auch viel später erst geschrieben worden, nämlich auch in den 50er Jahren, als er sich, also wie eigentlich alle Dissidenten, Kommunistinnen und Kommunisten im gesellschaftlichen, historischen, sozialen Off befand. Also ist also im Grunde genommen auch eine genauso marginalisierte Gestalt oder verdrängte Gestalt wie halt viele rätekommunistische Denker. Also im Grunde genommen müsste er sich, wäre auch die Frage an ihn zu richten. Und es ist auch ein bisschen ketzerisch, ihn hier so einzuführen und ihm jetzt auch diesen Raum hier zu geben, denn er ist zwar sozusagen der nächste Verwandte und der direkte Nachbar, wenn man so will, aber Bordiga als geschworener Linkskommunist hat sich zum Beispiel niemals von Lenin, also im Gegenteil, distanziert. Und war der blühende Vertreter eines organischen Zentralismus, der in der Partei verankert ist. Also er war tatsächlich blieb bis zu seinem Lebensende ein emphatischer Vertreter des Parteigedankens. Machte das eigentlich auch ist einigermaßen verrückt, weil er sehr subtil den Kapitalismus zu kritisieren in der Lage ist. Aber er kommt dann doch immer wieder darauf, dass die Partei sozusagen das Zentrum, das Kraftzentrum jeglichen Denkens und jeglicher Aktion ist. In dem Sinne ist es schon sehr ketzerisch, Bordiga im Zusammenhang mit Rätekommunisten zu diskutieren, wobei ich aber sagen würde, dass es, wenn man jetzt mal vielleicht diese Unterscheidungssucht, wenn man die mal beiseite lässt, es inhaltlich tatsächlich viele Überschneidungen gibt. Bei den Rätekommunisten gibt es interessanterweise aber nicht, was man jetzt vielleicht vermuten könnte, eine extreme Parteiphobie. Ja, es gibt diesen Satz von Otto Rühle und Otto Rühle ist in vielerlei Hinsicht auch eine sehr bemerkenswerte, sehr besondere Person, auch mit ihrem Willen, auch sich immer wieder in eine Selbstisolierung zu begeben. Aber zum Beispiel Anton Pannekoek, der vielleicht, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aber der sozusagen eine der beiden Hauptfiguren auch in dieser Rätekommunismus-Einführung ist, neben Paul Mattig. Anton Pannekoek hat immer die Rolle, die bewusstseinsbildende, die diskussionsabbildende und forcierende Rolle der Partei gewürdigt und gesagt, dass das ein wichtiger Faktor ist in der Herausbildung von widerständigen, renitenten, subversiven Klassenkernen. Die Frage ist halt nur, okay, was passiert eigentlich dann in der Revolution und über die Revolution hinaus. Und da wäre natürlich ganz klar der Satz, da spielt die Partei dann keine Rolle mehr. Der Punkt war, dass die Rätekommunisten haben im Verlauf der 20er und frühen 30er Jahre sehr eisern an dem Unions- und Parteigedanken festgehalten. Und es gibt da auch eine ganze Reihe von Vereinigungs-, Wiedervereinigungs-, natürlich auch wiederum Spaltungsparteitagen, und immer wieder das Bemühen, nochmal festzuhalten, okay, was ist denn jetzt wirklich die Aufgabe der Partei oder was ist denn jetzt wirklich die Aufgabe der Union? Und es gibt da zum Beispiel einen, der sehr reflektiert ist, einen Arthur Michaelis. Und das sind Dokumente, die in seinem Rätekommunismus-Lexikon, das auch online zu finden ist, Philipp Bourinet, großartiger Historiker, Philipp Bourinet dann auch ausgegraben hat. Und es ist gleichzeitig auch ein Zeugnis der Beschränkung, weil dieser Michaelis zwar über die Verfehlungen der eigenen Bewegung zu reflektieren in der Lage ist, aber überhaupt nicht den Faschismus auf dem Plan hat. Und das 1931 oder 1932. Und das ist erstaunlich und ein gewisser Ausdruck vielleicht auch von Selbstverblendung. Die holländischen Rätekommunisten und mit ihnen dann auch die amerikanischen, um den Paul Mattig, den Auswanderer Paul Mattig, hatten die Idee von Arbeitsgruppen. Ja? Und Arbeitsgruppen heißt jetzt nicht nur, dass man so nett zusammensetzt und dann Texte liest, heißt es natürlich auch, sondern diese Arbeitsgruppen waren auch immer mit einem agitatorischen, aktionistischen Sinn eigentlich auch behaftet. Also dass man sich in die Kämpfer ein... Also es ist gar nicht so weit weg, wie sich heute auch linke Gruppen verstehen. Ne? Und vielleicht wäre es interessant, das auch mal zu systematisieren. Also man schult sich gegenseitig theoretisch, schafft sich einen Kanon an Schriften, Begriffen, Ideen, Redeweisen und schaut, wie können wir damit eigentlich in neue Praktiken oder inwieweit hilft uns die Theorie, neue Praktiken des Proletariats zu erkennen, zu verstehen und besser zu befördern. Also im Grunde genommen hat man dann in den 30er Jahren in den Niederlanden und in den USA versucht, dann auf dieser Ebene der, wie Sie es dann nannten, Arbeitsgruppe zu operieren. Also im Grunde genommen einen verbindlichen Zusammenhang zu schaffen, der diesen Austausch ermöglicht und gleichzeitig aber sich jeder Avantgarde, speziellen Avantgarde-Funktion enthält. Im Chat kommt jetzt schon ergänzend der Kommentar, Bordiga ist ein Ultra-Bolschewist und hatte, wie die meisten Rätekommunisten, keine Idee von einer mehrheitsfähigen Strategie, ein Theoretiker des Sektierertums. You are now muted. Also, Ultra-Bolschewist, das stimmt. Aber ich würde eher sagen, dass er wäre es gern gewesen. Also es gibt so eine eigenartige Begeisterung. Ach ja, also was heißt Sektierer? Also das ist das natürlich ein Kampfbegriff oder man kann ihn auch irgendwie stolz annehmen. Aber die Frage ist ja, was ist genau der Sinn oder was wäre genau der Gewinn einer Mehrheit? Ja. Also Bernhard Reichenbach in dieser KAPD-Reflexion, also zu der Geschichte der KAPD, sagt zum Beispiel ganz klar, die Massen haben die Partei entrevolutioniert. Damit meint er den Weg der KPD zu einer von einer kleinen Avantgarde-Organisation zu einer Massenorganisation nach der Vereinigung oder nach der Teilvereinigung mit der USPD, wo man zeitweise einige Monate 400.000 Mitglieder hatte. So. Ist das aber dann tatsächlich schon der entscheidende Schritt zur Revolution? Ich denke nicht, nein. Dann würde ich jetzt Lilly, Jakob und Samuel aufrufen, die sich im Chat gemeldet haben. Jo, hört man mich, ja, ne? Ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich immer mich als erstes melde, aber ich habe echt ein bisschen gewartet. Aber naja, egal, ich sag mal kurz, also danke auf jeden Fall, Felix, für den Vortrag und ich habe das Buch auch schon da liegen und freue mich auch schon sehr, das zu lesen. Jetzt bei den Thesen, die ich jetzt schon gehört habe, auch bei verschiedenen Formaten, bei Lukas und so, was mich so ein bisschen, ich mich frage, warum ist eigentlich einer der wichtigsten Protagonisten der deutschen Rätebewegung nicht präsent in dem Buch, nämlich Richard Müller? Und da denke ich auch, also damit einhergeht, finde ich sozusagen, warum, also ich, oder ich sage nicht argumentiere mal so, also ich würde halt unterscheiden zwischen dem Rätekommunismus als einer Vorstellung von sozialistischer Demokratie, die sich halt in den Kämpfen der Novemberrevolution folgende entwickeln und vom Rätekommunismus als Revolutionstheorie, die halt denkt, dass die Räte sozusagen unmittelbar einfach ins Werk gesetzt werden könnten, ohne vorige Arbeit in der Revolution und Massenpartei, was ja in der Novemberrevolution auch gar nicht der Fall war. Also ohne die langjährige Organisationsarbeit halt einer revolutionären Massenpartei hätte es die Rätebewegung gar nicht gegeben. Das heißt, auch wenn sie letztendlich auch am Ende für ihr Scheitern sicher verantwortlich war, ist es doch auch parasitär, ja doch von des Rätekommunismus als Revolutionstheorie immer zu behaupten, immer so eine abstrakte Parteikritik eigentlich zu leisten. Also, und deswegen frage ich mich so ein bisschen, oder da würde ich argumentieren für diese Trennung und dich sozusagen fragen, woher diese Auslassung von Müller eigentlich kommt. Genau, ja. Wenn wir erstmal sammeln, schreib mir das mal auf, ja, so rede ich wieder und dann dauert das so. Ich gehe darauf ein, aber muss ja nicht sofort, oder? Lukas? Ja, dann würde ich Rena aufrufen, die sich auch im Chat gemeldet hat. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Hallo in die Runde, hallo Felix. Genau, ich wollte zwei ergänzende Bemerkungen machen und eine Frage stellen. Und zwar, das erste ist, die KAPD ist ja am Ende deiner Ausführungen dann doch nochmal relativ schlecht weggekommen. Ich wollte sozusagen nochmal sagen, es ging denen ja sozusagen nicht um die Herstellung einer Massenpartei in dem Sinne, wie sie vielleicht von anderen kommunistischen Parteien im In- und Ausland verstanden worden ist. Man sieht das vielleicht auch daran, dass sie die Leute, die in der KAPD dann aktiv waren, der im Prinzip ja auch keine Tränen nachgeweint haben, als sie dann den Bach untergingen. Also das war sozusagen nicht deren erstes Bestreben, Partei um jeden Preis, ja. Ich glaube, man müsste eher irgendwie gucken, dass es denen um eine Zusammenfassung von Leuten ging, die sich weiter verständigen wollten. Avantgarde ja, aber eben nicht Parteidiktatur wäre vielleicht wäre vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung. So, das wollte ich sozusagen nochmal so ein bisschen, dass diese Idee der Leute, die da in der KAPD aktiv waren, so ein bisschen zurechtrücken. Man sieht es ja zum Beispiel auch daran, was mit Karl Schröder, einem der Akteure, dann passiert ist. Der ist nämlich dann zur SPD gegangen und hat da versucht, eben dann der Bewusstseinsbildung zu arbeiten. Und zwar völlig frei von Parteisympathien. Ja, also der ist kein Sozialdemokrat geworden, sondern der hat einfach gesehen, da gibt es Strukturen, die existieren, die kann ich nutzen. Ich gehe da in die Jugendbildung und versuche da eben die rätekommunistischen Ideen populär zu machen und zu gucken, welche Leute sind da vielleicht sozusagen fähig und in Willens und in der Lage, sich an diesen Diskussionen fruchtbar zu beteiligen. Das war sozusagen auch dann sein Anspruch nach der KAPD. Und als Frage, vielleicht könntest du noch mal was zur grundsätzlichen Kritik der Rätekommunisten an der Mitwirkung in den alten Organisationen der Arbeiterbewegung sagen. Denn den Rätekommunisten ging es ja nicht allein um die Autonomie, um der Autonomie willen, wenn ich dein Buch sozusagen richtig verstanden habe. Und vielleicht wäre das nochmal schön, das hier kurz auszuführen, auch um den Gewinn, den die rätekommunistischen Ideen und Theorien ja meiner Meinung nach auch bringen, nochmal deutlicher zu machen. Danke. Sollen wir weiter sammeln oder willst du erstmal an dem Punkt? Ich würde noch ein, ich habe mir das hier so Stichpunkte gemacht. Dann würde ich die Frage von Alex einfach noch vorlesen, beziehungsweise zwei offene Fragen sind das. Also das ist die Frage nach der Analyse des Nationalsozialismus von rätokommunistischen Protagonisten. Also danach wird einfach gefragt und danach. Und die unvermeidliche Frage nach der heutigen Relevanz des Rätekommunismus, gerade bei ihrer Fokussierung auf die großen fordistischen Fabriken, die ja mit heutigen Arbeitsbedingungen nur teilweise übereinstimmen. Was bleibt dahingehend vom Rätekommunismus? Okay. Ja. Also, Richard Müller. Wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte oder wenn es die Anfrage gegeben hätte, Rätetheorie oder Novemberrevolution, dann wäre man um Richard Müller nicht herumgekommen. Ich habe eine starke These in meinem Buch ist, dass es im Rätekommunismus eigentlich gar nicht so sehr um die Räte geht, beziehungsweise dass es keine Rätetheorie oder dass auch eine Rätetheorie nicht angestrebt war. Also zum Beispiel, da würde ich jetzt auch dann andere Namen nennen aus der Zeit, zum Beispiel den Erich Däumig, der ein elaboriertes Rätemodell vorgelegt hat. Natürlich Karl Korsch, finde ich, das Interessanteste in seiner Schrift Was ist Sozialisierung, die er allerdings noch als SPD, wenn auch als Linkes, aber als SPD-Mitglied geschrieben hat. Und Karl Korsch, vergleichbar analog zu Leuten wie diesen Rühle oder meinetwegen auch Pannekoek, hat ja auch diese sukzessive Radikalisierung und zum Grunde genommen ja dann im amerikanischen Exil einer der interessantesten rätekommunistischen Theoretiker. Es war schlicht nicht, dass Leute wie eben Richard Müller oder Däumig sind schlicht nicht mein Fokus gewesen. Und das Buch ist sowieso schon, wir haben relativ viel gekürzt und es ist immer noch irgendwie sehr für diese Reihe Theorie.org sehr voll. Mir waren da tatsächlich andere Sachen wichtiger. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über dieses Jahr oder diese Woche in diesem Jahr 1921 gesprochen, natürlich von da aus ein paar Verzweigungen schon in frühere Zeiten genommen. Es ist aber in dem Buch selbst tatsächlich nur ein Kapitel, also die Novemberrevolution ist ein Kapitel. Vielleicht ist es das längste, aber es ist, habe ich jetzt gerade nicht die Seitenzahlen vor Augen, aber es ist nur ein von 16 oder 17 Kapiteln. Das hat damit mit den Sachen, die ich gerade zu tun habe, es hat damit zu tun mit den Sachen, die ich gerade gesagt habe, nämlich, dass mich, also ich konnte keine Sozialgeschichte leisten und wollte das auch nicht suggerieren mit den üblichen Phrasen. Natürlich finden sich auch gewisse sozialgeschichtliche Überlegungen. Klar, kommt man nicht ganz mit aus. Ich konnte und wollte das aber letztendlich nicht leisten. Und ich finde das Interessante, das Relevante eben am Rätekommunismus ist die Entwicklung der Theorie in Aufarbeitung der Niederlage der Rätebewegung. Deswegen wollte ich relativ schnell, ohne irgendwas zu verschweigen, ja klar, ich habe halt ganz viele Sachen nicht erwähnt, wollte ich relativ schnell durch diese Zeit hindurch. Also es hat, Stichwort Richard Müller, tatsächlich dann eher pragmatische Gründe. Naja, die andere Sache ist wirklich die, da sind wir wieder bei dem, das berührt sich dann tatsächlich mit allen anderen Fragen im Grunde genommen, die dann sich daran angeschlossen haben, nämlich die Frage nach der Rolle einer Massenorganisation oder überhaupt einer Organisation im, sage ich mal, Vorfeld der Räte oder auch im Vorfeld einer solchen Bewegung. Es ist tatsächlich sehr komplex, weil aus dem ganz einfachen Grund die Leute natürlich organisiert waren und natürlich in diesen Organisationen auch sozialisiert waren und ja letztendlich ja alle nie so richtig aus ihrer Haut herausgekommen sind. Das stimmt schon, dass so jemand wie Karl Schröder dann relativ ja mitleidslos sich dann von der KAPD oder von den damit verbundenen Organisationsvorstellungen verabschiedet hat. Und er hat dann aber auch, du hast es gesagt, Rena, das Medium seines Einflusses und seiner Arbeit dann in der Sozialdemokratie gefunden. Nicht aus Sympathie, du hast es ja auch schon gesagt, ich betone es nur nochmal, nicht aus irgendeiner Sympathie, sondern einfach aus dem Grund heraus, dass damals die Arbeiterbewegung oder der sichtbare Teil parteiförmig, gewerkschaftsförmig organisiert war. Und dass es durchaus wichtig war, gewisse Kanäle auf gewissen Kanälen zu fahren, ja, oder gewisse Wege abzuschreiten, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um Bildungsarbeit zu leisten, um überhaupt rauszubekommen, wie eigentlich so die Basis tickt. Und da die deutsche Arbeiterbewegung sehr sozialdemokratisch war, nach der Isolierung der Kommunisten, ist der Weg in die SPD nicht so abwegig. Auch der Helmut Wagner war ein Sozialdemokrat, der die Thesen über den Bolschewismus wahrscheinlich hauptsächlich geschrieben hat. Oder der von mir erwähnte Heinz Langerhans ist in die SPD wieder eingetreten. Der war ein wirklich ausgesprochener SPD-Hasser. Das verweist auf die NS-Analyse, also Langerhans gehört zu denjenigen, der die SPD wesentlich für den Erfolg des Faschismus verantwortlich gemacht haben. Aber es war halt auch tatsächlich so, ich weiß gar nicht, welchen Begriff man von der SPD hatte. Jedenfalls war es so, dass an der Basis es möglich war, marxistisch zu diskutieren. Es gab eine marxistische Linke in der SPD. Die SPD schmückte sich vielleicht auch mit solchen Leuten, um zu demonstrieren, seht her, wir sind keine Sektierer, bei uns findet der breite Diskurs der Arbeiterbewegung statt. Und so, also es war ein Ort, den man nutzen konnte und den dann Leute wie Schröder, Wagner, Langerhans, einige andere vielleicht auch in dieser Richtung nutzen konnten. Ich habe mich mal sehr mit einem Marxisten namens Arkadi Gurland auseinandergesetzt, der wirklich überhaupt kein Rätekommunist ist. Auch ein SPD-Mitglied und ein wirklich ganz glänzender, ganz ergiebiger Marxist, auch ganz sträflicherweise vergessen und verdrängt. So, und der fand, obwohl er auch größte Distanz zum Parteiapparat hatte, fand aber auch, wie gesagt, da die Einflussmöglichkeit. Also, die Frage nach diesem Parasitären ist halt wirklich schwer, weil man das in der Tat nicht trennen kann, weil sie sich halt in diesen Kreisen oder in diesem Milieu bewegten. Das war sozusagen ihr Leben. Die Frage ist aber dennoch, ob diese Anerkennung dieser Tatsache schon ein Grund dafür ist, sich überhaupt wieder positiv mit der Parteiform auseinanderzusetzen. Da in der Tat gibt es wirklich ganz interessante sozialhistorische Studien, interessant, also bezeichnenderweise auch eigentlich nicht, kaum von deutschen Historikern, vielleicht kommt das ja wieder, aber vielfach von amerikanischen, die sich mit Streikbewegungen vor Ort auseinandergesetzt haben, oder von Marcel van der Linden, der mal einen genauen Blick geworfen hat, wie eigentlich bei den Bolschewisten diskutiert wurde. Und die Ergebnisse sind, egal wie heterogen die Studien sind, man kann da wirklich eine Art Strukturgesetz, würde ich sagen, daraus ableiten, dass im Grunde genommen diese gesamten Parteidiskussionen in keinem, würde ich sagen, direkten Verhältnis zu den Arbeitskämpfen stehen. Also dass man muss sich auch, also Lenins Pragmatismus ist legendär und darf auch gewürdigt werden und seine Tatbereitschaft oder die Tatbereitschaft seiner Leute, seines Kreises, aber sein Instinkt bestand wahrscheinlich in erster Linie darin, zu erkennen, was eigentlich an der Basis gerade passierte und was man radikalisieren kann, und bestand weniger darin, die Theorie exakt anzuwenden und dann daraus dann die Schlüsse für die Praxis dann abzuleiten. Also gerade die Geschichte der russischen Revolution, sowohl 1905 als auch 1917, zeigt ja eine völlige Überrumpelung jeweils der marxistischen Chefdenker und eine auch teilweise völlige Entkopplung. Dann hieß es mal, es kann gar nicht gestreikt werden, und dann wurde aber gestreikt, dann hieß es, wir müssen uns auf die Industriearbeiter konzentrieren. Es war aber dann ein Streik von Wäschereiarbeiterinnen in Petersburg 1917, der was Wichtiges in Gang gesetzt hat. Und daraus dann den Schluss zu ziehen von rätekommunistischer Seite, okay, und ich denke, dass das der Fall war, es waren ja nun mal auch Leute, die alle aus diesen Kämpfen herausgekommen sind, daraus dann den Schluss zu ziehen und zu sagen, es geht nicht darum, diesen Katechismus zu formulieren, der dann als Schema immer wieder angewandt werden kann und woraus wir dann die entsprechenden Schlüsse für unser Handeln folgen, sondern man muss sich eigentlich genau andersrum orientieren. Man muss ein natürlich genaues Kenntnis der kapitalistischen Gewaltverhältnisse haben, aber vor allen Dingen irgendwie das Ohr am Gleis der Geschichte. Das heißt also, zu schauen, was passiert, und zwar was passiert an der Entwicklung von Kräften, auf die die Partei keinen ursächlichen Einfluss hat. Und damit wären wir sozusagen nochmal zu dem Verhältnis der Parteifrage. Und ich denke, das ist dann etwas, was dann auch dann in späteren linken, linksradikalen Diskussion immer sehr stark gemacht wurde. Wenn ihr zum Beispiel in Deutschland an die Wildcat-Redaktion denkt oder die Wildcat-Gruppe oder auch an Vordenker der Wildcat wie Detlef Hartmann, Karl-Heinz Roth, von denen sich übrigens, glaube ich, keiner so richtig gerne mit dem Rätekommunismus identifizieren würde, ist aber eine andere Geschichte und finde ich auch nicht so wichtig. Also es ist heute viel selbstverständlicher, das anzunehmen und viel selbstverständlicher von diesem Moment der Überraschung und des Unvorbereiteten auszugehen, als es damals war, wo man halt wirklich glaubte, letztendlich ja auch noch im KAPD-Milieu, dass die Stärke der Organisation auf die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen, mit der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Revolution korreliert. Das ist damit zu brechen und im Grunde genommen sich auf Theoriearbeit und praktische Interventionen in Anführungsstrichen zu beschränken. Das ist, glaube ich, das, was dann den entwickelten Rätekommunismus der 30er Jahre ausmacht und seine Modernität auch ausmacht. Damit habe ich eigentlich schon die Frage nach der Relevanz indirekt beantwortet, weil ich nämlich glaube, dass wir in der heutigen Zeit viel mehr mit diesen Kämpfen, die ohne Repräsentation erstmal auskommen, zu tun haben, als es vielleicht damals der Fall war, oder dass diese Kämpfe einfach viel sichtbarer sind in unserer heutigen Zeit. Und es wird ganz sicherlich nie wieder so eine rätekommunistische Theoriebildung geben. Das denke ich auch, das ist abgeschlossen. Das ist ein historischer Gegenstand, den man auch nicht wiederbeleben sollte. Aber es ist, denke ich mal, diese rätekommunistische Theorie ist immer noch ein sehr gutes, sehr genaues Brennglas, sehr starkes Brennglas, das halt den Fokus auf die Fallstricke der Emanzipation legt. Das heißt also, man beschäftigt sich mit dem Rätekommunismus nicht, um irgendwas zu reaktivieren. Da würde ich mich im Grund und Boden für schämen, wenn ich mich als Rätekommunist titulieren würde. Aber man kann es lesen, man kann schauen, wie realistisch war die damalige Einschätzung. Und naja, wenn wir uns die rätekommunistische Brille anziehen, wie stellt sich dann eigentlich unsere Gegenwart dar? Darauf zielte ja so ein bisschen dieses am Anfang längere Zitat, vielleicht sehr abwegige Zitat von dem Riechers an, der auch nicht ganz aus einer rätekommunistischen Tradition kommt, aber bei einem der wichtigsten rätekommunistischen Faschismus-Analytiker, nämlich Willy Huhn, damals in Berlin in den 50er und 60er Jahren in die Schule gegangen ist und da auch den Blick geschärft hat. Ja, die Frage nach dem Nationalsozialismus und nach dem Faschismus, das ist ein eigenes Thema. Das möchte ich ganz kurz nur, möchte ich nur jetzt etwas hilflos auf das Buchkapitel verweisen. Ich halte diese Analyse auf der einen Seite für, um es ganz kurz zu machen, für sehr produktiv und sehr anregend, nämlich tatsächlich die Entstehung des Faschismus und des deutschen Faschismus bis in den Ersten Weltkrieg, bis in das damalige Regime des Militärsozialismus hinein zu verfolgen, wie das Willy Huhn gemacht hat. Ich halte das für ganz außerordentlich produktiv und inspirierend. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, da sage ich aber hier niemandem ein Geheimnis, verrate ich niemandem ein Geheimnis, dass der Rätekommunismus aber wie alle linken Strömungen sich, was das eigentliche Destruktionspotenzial des Nationalsozialismus anging, also diese unglaubliche Menschenvernichtungsmaschine, dass sie da demgegenüber auch einigermaßen begriffslos waren. Ja, also der Vorwurf ist nicht so abwegig zu sagen, was haben Sie denn zum Antisemitismus zu sagen? Nicht so viel. Das stimmt schon. Das muss man halt auch, sollte man dann halt auch, ich will nicht sagen einpreisen, aber das muss man, wenn man die Sachen liest, auch immer mitbedenken oder halt auch hinnehmen und sich klar machen, das ist keine Universaltheorie, die alles erklärt. Es gibt ganz, ganz massive, ganz große Lücken. Um dann die anderen zu sagen, ne, es gibt es ist durchaus eine eurozentrische Bewegung, eine, die auf die Industriearbeiterschaft fixiert ist, in der es auch keine Frauen eigentlich gibt oder wo die Frauen, ja, wie sagt man heute, mitgemeint sind, aber nur spezifische Arbeitsformen, wo auf spezifischen Arbeitsformen auch nicht reflektiert wird. Also es gibt sehr viel, wo der Rätekommunismus uns nichts zu sagen hat, oder wo er nichts, nicht nur uns nicht zu sagen hat, sondern generell nicht zu sagen hat. Aber ich denke, es geht auch wirklich nicht darum, so die Sehnsucht nach einer Universaltheorie zu bedienen. Also das ist dann ein bisschen was, müssen wir ja auch noch tun. Ne? Also sozusagen das Buch lesen, in dem alle Fragen beantwortet sind. Ja. Nee, in dem Sinne glaube ich oder hoffe ich, dass dann eher im Gegenteil der Rätekommunismus und die rätekommunistische Theorie mehr Fragen oder mehr Ansporn, bestimmte Fragen dann doch zu klären, produziert als letztgültige Antworten. Als es um Langerhans ging, wurde im Chat noch ergänzt, dass der sogar im Vorstand der Saar-SPD war, und es wurde darauf hingewiesen, dass die SPD in den 50er Jahren durchaus auch Sammelbecken für Antistalinisten gewesen. Das vielleicht nur als Ergänzung zu Langerhans. Ansonsten. Mhm. Ja. Oh, ja. Das ist schon Respekt, ja. Das muss man rausfinden, dass er im, ich glaube, kulturpolitischer Sprecher oder so war er da. Ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich auch etwas Längeres zu Langerhans geschrieben und so. Und das geht auch in einem halben Jahr oder so. Dann, ich habe jetzt im Sommer ein bisschen Zeit, muss das Manuskript überarbeiten, aber das will ich auch unbedingt dann veröffentlichen. Wird auch wahrscheinlich veröffentlicht dann auch werden. Das setzt sich fort mit der SPD als eine Art Kanal, über den man mit bestimmten Kräften oder so ins Gespräch kommen kann. Auch dieser Willy Huhn war, also der die SPD ursächlich für den Faschismus verantwortlich machte, Willy Huhn war auch SPD-Mitglied in Wilnstein, aber dann, das hat man dann entdeckt, der wurde auffällig und wurde ausgeschlossen. Also so ganz, ganz ging es nicht. Und der Langerhans der 50er Jahre ist tatsächlich ein bisschen auch nochmal ein anderer Langerhans der 30er Jahre, klar. Ja, aber das stimmt selbstverständlich. Die SPD, wenn man irgendwo auf sozialistische Kräfte treffen wollte und sich in einem, sagen wir mal, legalen Rahmen mit ihnen verständigen wollte, dann war das in Westdeutschland in den 50er Jahren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die SPD. Dann können wir erstmal weiter Fragen sammeln und dann würde ich Lukas B. aufrufen, der sich gemeldet hat im Chat. Hallo. Ich habe zwei Fragen mir aufgeschrieben. Nämlich das erste wäre, die rätekommunistische Tradition fängt ja gewissermaßen ja schon, also der Slogan gegen die Führerdiktatur und ähnliches, diese Skepsis gegenüber Autoritäten, zieht sich ja auch durch die Strömung danach, und der Punkt ist ja dann, dass das Proletariat, die Arbeiterklasse ohne Führer selbstbewusst den Klassenkampf führt, ohne auf Führer zu vertrauen, die am Ende des Tages die Revolution verraten. Und da frage ich mich, wie das im Verhältnis möglicherweise steht zu der Frankfurter Schule über den autoritären Charakter, ob es da irgendein Verhältnis dazwischen geben kann. Und die zweite Frage schließt, denke ich, an den Punkt an, der Rätekommunismus als Reflexion über die Niederlage, über die Konterrevolution, wie jetzt Bordiga ja auch zitiert wurde. Und die Frage, die sich da stellt, ist, wie steht der Rätekommunismus, auch wenn immer wieder jetzt zwar gesagt wurde, was er für uns heute bedeutet, stelle ich die Frage in dem Sinne noch einmal. Es wurde ja schon der Zerfall gewissermaßen des Militärischen und Sozialen in den Märzkämpfen angesprochen und Theorie, Praxis, Vermittlung, das ewige ewige Problem, was weiß ich, den ökonomischen mit dem politischen Kampf und so weiter. Die Frage ist jetzt nicht, wie der Rätekommunismus das löst, sondern wie er in diesem Prozess seinen historischen Ort hat seit grob 100 Jahren, in dem das ja auseinandergeht, Theorie und Praxis, und man meint, sich da immer wieder die Köpfe darüber zerbrechen zu müssen. Genau. Und das war's, glaube ich. Ja, sorry. Oh, kannst du noch mal, Entschuldigung, Lukas, aber kannst du das noch mal bitte einmal in einem Satz formulieren, weil ich gerade einen Hänger hatte. Entschuldigung. Kannst du noch Ja. mal? Die Frage war auch ein bisschen wirr wahrscheinlich gestellt. Ja, nochmal genauer, wie der Kommunismus alle Strömungen, die wir heute noch vor uns stehen haben, sind ja irgendwie aus diesen 100 Jahren Konterrevolution, könnte man sagen, entstanden. Aber der Rätekommunismus hat jetzt den Vorzug, dass vor uns heute keine, also trotzkistische Sekten, stalinistische Sekten gibt es noch, aber der Rätekommunismus so nicht. Aber wie reflektiert er den Zerfall von Theorie und Praxis, von all diesen Polen, wenn man so will? Also die KAPD will ja irgendwie den politischen Kampf führen, die Betriebsorganisation irgendwie ökonomischen, irgendwie ist das aber zusammen, weil ja die Betriebsorganisation ja auch die Räte präfigurieren. Und danach kommt aber der Schluss, dass das mit der KAPD wirklich nicht der richtige Weg war. Also ich weiß nicht, so vielleicht klarer. Ja, okay. Also die eine Sache mache ich nur ganz kurz. Es gibt eine, gerade ist mir zugespielt worden, ist wahrscheinlich euch auch zugespielt worden. Es wird einem ja schnell zugespielt in diesen Tagen, solche Sachen. Eine Enzyklopädie der kritischen Theorie erschienen. Es sind drei Bände, es ist ein englisches Projekt, internationales Projekt. Werner Bönefeld steckt da auch dahinter. Es sind so 2000 Seiten. Und da wird alles Mögliche, Unmögliche, Verrückte irgendwie abgehandelt, was im Zusammenhang mit der kritischen Theorie steht. Oh, ich finde es ehrlich gesagt nicht so doll. Aber ein Berliner Genosse, sage ich mal, hat dort den Eintrag Kritische Theorie und Rätekommunismus geschrieben und hat sozusagen auf die Quellen, sage ich mal, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten, die Quellen, die ihm da zur Verfügung standen, auch wirklich gut ausgewertet. Und man kann das so sehen, dass es sozusagen gerade was so den Horkheimer der 30er Jahre angeht und was Horkheimer so gedacht hat, dass es da überraschende Parallelen gibt zu einerseits dem Langerhans und dann natürlich auch Korsch und auch Palmatic. Und das finde ich, hat da, heißt auch Felix, hat er da ganz gut dargestellt. Ich aber würde ehrlich gesagt nicht so weit gehen. Ich habe auch bei meinen Recherchen nichts gefunden, was in irgendeine Richtung geht, dass es da wirklich eine Art Austausch oder irgendein ein tiefergehendes Interesse gegeben hat. Also diese Aufsätze Autoritärer Staat, Juden und Europa von Horkheimer, also diese 39er, 40er Aufsätze, die sind schon, finde ich auch, sind schon außergewöhnlich starke Statements. Die denke ich mir aber, und dann wird auch immer, kann man auch durchaus vermuten, hat der Horkheimer denn damals die Papiere gelesen von, also Langerhans oder, und es könnte ja sein, dass er sie über Korsch oder so zugesteckt bekommen hatte und so. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, sondern ich denke, dass Horkheimer, Stichwort ja auch dieses frühe Buch von ihm, Dämmerung, dass er da schon selber drauf gekommen ist. Und das spricht alles ganz stark dafür, dass die Themen, das ist aber ein anderer, wirklich eine andere Veranstaltung, eine andere Zeit, dass die Themen, nämlich die Auseinandersetzung mit dem totalitären Zeitalter, die Anstrengungen, Kapitalismus, Faschismus, Stalinismus in eine Perspektive zu denken, dass das damals auch so ein bisschen auf der Hand lag und kein Privileg von Rätekommunisten war. Und auch kein Privileg überhaupt von Linken. Also ich meine, es gibt dieses Buch von dem Hayek, was ist das, diese The Road to Serfdom, ja? Also es gibt ja auch sozusagen, der ist ja der Begründer des Neoliberalismus oder einer der Begründer, und der sich ja auch mit der Frage des totalitären Zeitalters beschäftigt hat. Und so, das heißt, diese Gedanken liegen durchaus auf der Hand. Und es gibt, ich habe auch mal eine ganz interessante Tabelle gelesen, welche Schriften es eigentlich damals gegeben hat, die sich, sage ich mal, mit dem totalitären Paradigma auseinandergesetzt haben. Da müssten wir auch Schumpeter nennen, ist auch alles andere als ein Marxist, da müsste man Hannah Arendt nennen. Da gibt es Leute aus der Austrosozialdemokratie. Also es ist das jetzt nochmal so einmal als ideengeschichtlicher Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass es es gibt eine Motivgemeinschaft oder Motividentität. Es gibt eine sehr interessante thematische Parallelität zwischen eben, würde ich besonders sagen, dem Horkheimer der 30er Jahre und auch rätekommunistischen Texten. Aber es gibt da keine, also das würde mich jetzt wundern. Oder ich habe es nicht entdeckt und dann lasse ich mich eines Besseren belehren. Aber ich glaube nicht, dass es die gegeben hat. Das Auseinanderfallen von Theorie und Praxis hat tatsächlich auch die Rätekommunisten sehr umgetrieben. Und es hat, dem widme ich ein ganzes Kapitel, auch dann den Paul Mattig, 1946, zu einem Aufsatz über Spontanität und Organisation inspiriert, der im Grunde genommen so, es sind nur 20 Seiten, aber es ist ein wahnsinnig dichter Aufsatz, und der ist im Grunde genommen so eine Bilanz auch der, sage ich mal, rätekommunistischen Epoche, also der Epoche der Theorie des Rätekommunismus. Ja, das Problem ist, oder die Frage, die man sich tatsächlich stellt, ist, es ist letztendlich ja nicht zu überbrücken. Ja, also, man kann den Weg von Rosa Luxemburg einschlagen, der aber in rätekommunistischen Kreisen kritisiert wurde eigentlich, nämlich zu sagen, es gibt das, was wir Spontaneität nennen, es gibt tatsächlich das unvorhergesehene Ereignis, und dann schauen wir mal, dann passiert was, dann entwickelt sich was, dann kann man was machen und so. Das ist natürlich letztendlich, ja, ich glaube, dass sich viele, ich ja auch, aber viele letztendlich auf seine Haltung zurückziehen, aber sie ist natürlich auch nur unbefriedigend. Sie ist allein deshalb unbefriedigend, weil die Gefahr so groß ist, wieder zu diesem Quietismus, also dieser Position des Abwartens zu kommen, die man ja so an Karl Kautsky gehasst hat. Ne? Also es gibt ja einfach die Begeisterung für den Max Hölz oder bei Mattig für Marinus van der Lubbe, die Begeisterung für Leute, die einfach einen Schritt weitergegangen sind und irgendwas gemacht haben, irgendwie Krawall gemacht haben, in der Hoffnung, dadurch einen Fanal zu setzen und irgendwas voranzubringen. Also dieses Auseinanderfallen von Theorie und Praxis wird auch im Rätekommunismus als etwas sehr Schmerzhaftes und Unbefriedigendes erfahren und führt ja auch dazu, dass viele Leute sich ja zurückziehen. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nun auch wirklich keine Bewegung, die nach 1945, also es gibt dann noch diese Texte von Mattig, es gibt die Bilanz von Anton Pannekoek, das Buch Die Arbeiterräte, und es gibt dann auch noch Gestalten, die dann so weitermachen, Korsch und Langerhans, also alles, die Leute leben ja noch und sie tun auch hier und da was, aber es gibt keinen einheitlichen Diskussionszusammenhang mehr. Es stellt sich nicht mehr her. Es ist, weil wir letztendlich immer wieder genau an die Fragen stoßen, die auch hier aufgerufen werden, nur mit dem Unterschied, dass ich oder ihr oder wir über diese Fragen reden, aus der Distanz und deshalb auch total abgeklärt sein können, während die Leute ja da drin steckten und das als, Leidensdruck empfunden haben. Und es haben sich zum Beispiel Henk Kannemeyer, die haben sich mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt, nicht abgeschworen, aber halt sahen keinen Sinn mehr. Paul Mattig hat den Ausweg darin gefunden, dass er eigentlich schon in den 30er Jahren sagt, Akkumulationstheorie ist gleich Revolutionstheorie. Ne? Also wenn wir entschlüsselt haben, wie der Krisenmechanismus der kapitalistischen Gesellschaft funktioniert, das ist ein bisschen mehr als der ewige tendenzielle Fall des Profitrates, das ist schon klar. Es ist ein bisschen mehr als das. und auch ein bisschen reflektierter. Aber wenn wir diesen Akkumulationsmechanismus entschlüsselt haben, dann haben wir damit auch entschlüsselt, was die Schwachstellen, was die Knackpunkte dieser Gesellschaft sind. Und wenn diese Knackpunkte der Gesellschaft bekannt sind, dann ist auch bekannt, wann die Leute überhaupt in der Lage sein können, eine geschichtliche Aktion zu ergreifen. So. Im Grunde genommen rettet sich Matic in einen ganz, ganz strengen Objektivismus, wo er dann aber zumindest in den 30er Jahren auch immer deutlich macht, dieser Objektivismus ist nichts anderes als die Rückseite eines selbstständig handelnden Proletariats. Jetzt kann man natürlich darüber grübeln, ob das einfach nur eine Umformulierung des Dilemmas ist oder ob das tatsächlich schon die Lösung sein könnte. Ich würde vielleicht vorschlagen, also es gibt noch einige Fragen im Chat, würde aber vielleicht vorschlagen, wenn dir das auch recht ist, Felix, erstmal sozusagen auch zu einem Ende zu kommen und die Fragen zu schließen. Wenn es noch ganz Dringendes gibt, kann das auch noch los sozusagen in den Chat. Aber sozusagen, ich würde jetzt erstmal das Verbleibende versuchen abzuarbeiten und würde hier zwei Fragen zusammenziehen, die es im Chat gibt, die so ein bisschen inhaltlich zusammenpassen. Nämlich fragt Mathilda, wie steht der libertäre Kommunalismus nach Bookchin zum Rätekommunismus? Also ich denke, es ist Murray Bookchin gemeint. Wie ist da das Verhältnis? Vielleicht weißt du dazu was, Felix. Und von Ansgar kommt dazu die Frage, allgemeiner dann mit dem Anarchismus. Also siehst du eine Ähnlichkeit zwischen Rätekommunismus und Anarchismus, Ordnung ohne Herrschaft, wie heute Selbstorganisation in sozialen Bewegungen, bei Betriebsbesetzungen, selbstverwalteten Kooperativen und so weiter. Und ich nehme einfach das, was Lukas auch dazu schon ergänzt hat, mit einfach dazu. Der schreibt, die Rätekommunisten haben sich meistens vom Anarchismus abgegrenzt und gegen diese beispielsweise in dem unten verlinkten Text weiter an der Diktatur des Proletariats als zentralisierte Staatsgewalt festgehalten. Und es wird da ein Text genau verlinkt aus der Rätekorrespondenz. Ja, ja. Mit einem. Ah ja, okay. Ja. Ich finde jetzt diesen Link nicht mehr. Ich kann zu der einen Seite, also ich kann jetzt ganz konkret zu Murray Bookchin nichts sagen. Das tut mir leid. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wenn aber damit die etwas größere Frage, es tut mir wirklich leid, ja, aber wenn damit die etwas größere Frage verbunden ist, es gibt ja eine Geschichte libertärer Traditionen, die halt auch häufig anarchistisch geprägt sind. Wie verhält sich denn dazu der rechte Kommunismus? Also ich kann dazu nur sagen, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir einfach nicht diese Sozialisationsgeschichten mit uns tragen. Hoffe ich doch, dass jetzt nicht jemand die letzten 10 Jahre in irgendeiner rigiden Politgruppe verbracht hat. Und dass deshalb tatsächlich, also ich würde sagen, gewisse Konflikte, Abgrenzungskonflikte, zum Beispiel was im Verhältnis von meinetwegen Anarchismus und Rätekommunismus angeht, dass wir uns das eigentlich sparen können. Das sage ich jetzt mal etwas ungeschützt, keinen kategorialen Widerspruch sehe. Die Frage ist nur, auf welcher Ebene setzt man gewissermaßen die Vereinigung an. Und ich habe mich da sehr stark auf die Erkenntniskritik von Anton Pannekoek kapriziert in dem Buch. Er hat ja diese lange Antwort auf Lenin geschrieben. Lenin als Philosoph ist einer der drei oder einer der vier kanonischen Texte des Rätekommunismus. Und er skizziert im Grunde genommen in der Auseinandersetzung mit einer philosophischen Schrift von Lenin, nämlich Imperiokritizismus, heißt die Imperiokritizismus und Dialektik, aber mit dieser berühmten Schrift, mit der Lenin mit den Subjektivisten in seiner Partei aufräumt, nach der verlorenen Revolution 1905, wo also Pannekoek darauf eingeht und in einer, wie ich finde, sehr subtilen, also im Rahmen dieser Polemik sehr subtilen Argumentationsweise zeigt, wie sehr verhaftet Lenin in bürgerliche Denkmuster ist, also bürgerlich-aufklärerische Denkmuster. Und im Grunde genommen die in seiner Erkenntniskritik, wie er sie da den sogenannten Subjektivisten entgegenschleudert, so etwas wie die Eigentätigkeit des Geistes und damit natürlich auch des proletarischen Geistes völlig verleugnet oder verdrängt, so müsste man es eher sagen, verdrängt. Und Pannekoek ist nun relativ intelligent, weil er weiß, was hinter Lenins Attacke steht. Da steht nämlich dieser Philosoph Mach, der einen sehr radikalen erkenntnistheoretischen Subjektivismus um die Jahrhundertwende entworfen hatte. Also sozusagen die Welt besteht aus Empfindungen, was wir, ja, die ganze Welt besteht aus Empfindungen und unser Erkenntnisapparat formiert dann aus diesen Empfindungen unser Weltbild. Das ist jetzt schon sehr vulgär, platt von mir ausgedrückt. Aber im Grunde genommen gibt es bei Mach diese Überbetonung des subjektiven Anteils in der Erkenntnis unserer Welt und unserer Person. Und klar, wenn man sozusagen diese Subjektivität so überbetont, das hat Lenin schon ganz richtig gespürt, dann ist natürlich dem Skeptizismus Tür und Tor geöffnet. So, und es gibt, glaube ich, auch irgendwo die Stelle, wo auch Lenin sagt, oder zumindest jemand mit Bezug auf Lenin sagt, die Arbeiter dürfen nicht zweifeln. Es darf nicht sein, die dürfen nicht zweifeln. Es ist nicht, weil sie dann irgendwie anfangen zu denken, nein, sondern wenn sie zweifeln, wagen sie die Aktion nicht mehr. So. Was aber Pannekoek da letztendlich macht, ist eine Erkenntnistheorie zu entwerfen, die ich genuin anarchistisch bezeichnen würde. Nämlich eine Darstellung unserer Erkenntnisleistung, unseres Begreifens der Welt, die tatsächlich ohne eine transzendierende Instanz, sei es die Aufklärung, sei es die Wissenschaft, sei es die Partei oder so, auskommt. Und über diese Schiene, sagen wir mal, diese epistemologische Schiene, könnte man dahin kommen, um zu sagen, ja, das ist gewissermaßen die Wurzel, aus der sich Anarchismus und Rätekommunismus speisen. Ich hebe immer so auf die Sozialisierung ab. Ja, das stimmt schon. Also natürlich waren die Rätekommunisten Marxisten und haben diese häufig auch vielleicht idyllischen Vorstellungen eines Genossenschaftswesens oder vielleicht vielleicht ist Kommunalismus auch das passende Wort, ich kenne mich da wie gesagt nicht so gut aus, haben diese Sachen sehr vehement verworfen und ob sie tatsächlich so sehr oder ob das so ein dominanter Zug war, die Diktatur des Proletariats staatsförmig zu denken, das würde ich bezweifeln, weil es ging schon immer um die Räteherrschaft. Also Diktatur des Proletariats, ja, der Begriff ist unstrittig, aber er wird nicht staatsförmig gedacht, zumindest nicht in den entwickelten Texten oder in den ausgereiften Texten. Aus heutiger Sicht, wenn man mich fragen würde, finde ich tatsächlich diesen erkenntnistheoretischen Aspekt und die Frage, wie können wir sozusagen in unserem Denken und unserem Reden und unserer Weltwahrnehmung anfangen, den Staat, ja, oder Gott oder die Partei daraus zu oder meinetwegen die Wissenschaft daraus zu vertreiben, halte ich für sehr sinnvoll, sehr ergiebig, sehr aussichtsreich. Und das von diesem Punkt aus, der natürlich auch klar ein intellektueller Punkt ist, und da kann man auch sagen, oh Gott, schon wieder wahnsinnig langweilig. Aber trotzdem, ich halte diesen Punkt für sehr wichtig und so tragfähig, dass sich daraus ein Dialog von, ich sag mal, marxistischen und anarchistischen Positionen ergeben könnte. Wilfried hat noch eine Frage zu Max Hölz und schreibt, in der DDR erschien 1983 eine Max-Hölz-Biografie von Manfred Gebhardt, gut illustriert, mit dem Untertitel Wege und Irrwege eines Revolutionärs. Bei aller Ambivalenz hatte ich beim Lesen viel Sympathie für ihn. Im Buch ist von einem Bootsunglück 1933 in der Sowjetunion als Todesursache die Rede. Meine Frage, wurde Max Hölz von Stalins Leuten ermordet, wie in Wikipedia nahegelegt wird? Nahegelegt wird. Natürlich gibt es einen Smoking-Gun-Beweis nicht in dem Fall. Ne? Aber Ich glaube, das findet man auch auf YouTube. Es gibt auch noch zu DDR-Zeiten entstanden einen Dokumentarfilm über Max Hölz, wo auch mit Angehörigen von ihm gesprochen wird, die damals noch gelebt haben und die auch, glaube ich, mit ihm ins Exil gegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob dieser Dokumentarfilm tatsächlich dann auch rauskommen durfte oder ob er erst nach dem 9. November rauskommen gekommen ist. Ich weiß nicht, ich habe ihn zumindest mal auf YouTube gesehen. Und dort war man sich auch sehr einig oder hielt es für absolut naheliegend, dass er umgebracht worden ist. Ja, aber letztendlich so 100% geklärt ist es nicht. Das stimmt auch. Das muss man auch sagen, ja. In dem Film kommt seine letzte Frau zu Wort, die halt viel darauf hält, dass er ein sehr guter Schwimmer gewesen sei und sie sich deswegen nicht vorstellen kann, dass er einfach beim Schwimmen im Fluss ertrunken sei. Ja. Hast du die, ist das die YouTube-Beschreibung oder was hast du gerade geguckt? Hast du gerade, Lukas, was hast du gerade geguckt? Wo hast du das her gerade? Nee, das weiß ich, weil ich den Film auch gesehen habe. Ah, alles klar. Okay. Ja, ja, okay. Ja. Ja, ich, wenn ich jetzt keine Frage übersehen habe, ist das, glaube ich, erstmal bis hierher gewesen. Genau, ich danke dir ganz herzlich, Felix, für den Vortrag. Und danke, freue mich auf jeden Fall sehr, dass so viele Leute hier dabei gewesen sind und auch so viele bis zum Schluss hier noch geblieben sind. Und danke für die anregende Diskussion. Genau, ich würde vielleicht einfach zum Abschluss auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Die eine Veranstaltung ist die Abschlussveranstaltung unserer Reihe und das wird ein Wochenendseminar sein über Rätebewegung und kommunistische Produktionsweise. Und ich denke, dass wir dann sehr intensiv mit Bezug auf andere Texte, aber doch sehr intensiv dann auch nochmal Fragen diskutieren werden, die hier heute auch angeschnitten worden und andiskutiert worden sind. Dieses Seminar findet statt vom 25. bis zum 27. Juni. Wir hoffen im Moment noch, dass es in Präsenz stattfinden kann, müssen da natürlich die Corona-Entwicklung abwarten. Wer sich da noch anmelden möchte, sollte das möglichst bald tun, weil wir die Anmeldungen dann auch bald schließen würden, wegen der Teilnehmerzahlenbegrenzung. Genau. Mhm. Ah, hier sehe ich eine Frage. Entschuldigung, darf ich? Oh, du hast schon eine Abmoderation. Das ist halt die Frage, die finde ich nämlich interessant. Da wollte ich, möchte ich doch noch was dazu sagen. Hat es nach dem Nationalsozialismus in der BRD und oder der DDR Gruppierungen, Strömungen gegeben, die in einer persönlichen organisatorischen Tradition zum Rätekommunismus standen? Darf ich dazu noch was sagen? Ja, hat es tatsächlich gegeben. Ja, hat es. Und nicht wenige. Und es war nicht nur ein, wie ich es gerade geschildert habe, ein Leiden an der Theorie oder ein Leiden an der Leiden an der Wirkungslosigkeit, dass diese Gruppen zerfallen sind, sondern die staatliche Repression hat auch in Ost und West nachgeholfen. Also der Schröder hat in Berlin einen damals, natürlich war Berlin noch vereinigt in der Nachkriegszeit, also ein geschlossener Stadtkörper, hat dort im Grunde genommen so eine, natürlich nicht unter einem offenen Namen, aber hat eigentlich einen großen, ja, man würde sagen, rätekommunistischen Diskussionszusammenhang da gestiftet, angeblich mit über 100, mehreren 100 sogar, ich glaube ich nicht, eher über 100 mit Teilnehmern, Mitgliedern. Es gab eine Zeitschrift, Neues Beginnen, von dem Alfred Weiland. Und das ist insofern eine erschütternde Geschichte, weil der gekidnappt wurde vom Geheimdienst. Weiß nicht, ob vom sowjetischen Geheimdienst. Gibt es eine ganz hervorragende Studie drüber. Auch im Grunde genommen unterschwellig auch oder nebenbei auch eine Geschichte, eine organisatorische Geschichte des Rätekommunismus von dem Alfred Kubiner. Vielleicht hat Kubiner dieses Buch in antikommunistischer Absicht geschrieben, das mag sein, es ist aber trotzdem eine extrem quellengesättigte Studie, die dieses erschütternde Beispiel Weiland, der dann wegen Spionage, es ist Hanebüchen, ja, aber wegen Spionage einige Jahre im Osten im Knast saß, dann abgeschoben wurde. Und gerade das, was so der Schröder und der Weiland, aber auch Willi Huhn in Berlin versucht haben, war, denke ich mal, doch das Interessanteste und eigentlich auch vielversprechendste, was es damals so gegeben hat an so ja, Neubegründung oder Wiederbelebung rätekommunistischer Theorie oder libertär sozialistischer Theorie. Und es scheiterte eben nicht nur daran, an der Erfolglosigkeit, sondern auch darin, weil die Leute offen im Osten und halt indirekt im Westen, Ausschluss aus der SPD, war in Berlin damals, wenn man wie die in der Bildungsarbeit war, eigentlich sowas wie ein Berufsverbot, also und dort auf indirekten Wege verfolgt worden oder drangsaliert worden. Also das hat es durchaus gegeben. Mir hat mal jemand gesagt, ich kann das jetzt auch nur so ungeschützt geben, es ist ein bisschen anekdotisch, was halt wirklich einschneidend war für die KAPD-Leute in Sachsen, nicht so sehr der 30. Januar 33, sondern der 17. Juni. Insofern einschneidend, weil die dann einsetzende Repression dazu geführt hat, dass ganz viele Leute sich ihrer Akten oder ihrer Parteibücher oder ihrer alten Dokumente entledigt haben. Sie haben sie vernichtet, um irgendwie nicht in das Visier zu kommen. Es gab Anfang der 50er Jahre schon eine harte Säuberungswelle in der SED, die halt auf Leute zielte, die aus den sogenannten Zwischenorganisationen stammen, also aus den Gruppen abseits, jenseits zwischen SPD und KPD und womit auch dann Rätekommunisten gemeint waren. Was übrigens wiederum heißt, dass nicht wenige Rätekommunisten, so viel auch nochmal zum Thema einer hermetischen Theorie, die es ja so nie gegeben hat, was dann auch wiederum darauf verweist, dass nicht wenige Rätekommunisten auch bereit waren, in der SED mitzuarbeiten und da auch Hoffnungen hatten, dass es dort zu einem großen Austausch kommen könnte der verschiedenen Fraktionen der Arbeiterbewegung. Mir hat auch mal jemand gesagt, ich habe den Namen jetzt nicht, das müsste man recherchieren, aber der Verlagsleiter des Dresdner Verlages der Kunst, das war auch ein ganz hervorragender Verlag in der DDR, wunderbare Bücher gemacht, und das war ein Schüler von Otto Rühle. Also es gab durchaus immer wieder Gestalten oder immer wieder auch persönliche Zusammenhänge, die darauf verweisen, dass es auch mal eine andere Geschichte gegeben hat. Der organisatorische Rahmen versiegt tatsächlich Ende der 40er Jahre. Das stimmt. Ja. Ja, die Frage hatte ich vergessen, war keine Absicht. Genau. Ja, genau. Seminar hatte ich angekündigt. 25. bis 27. Juni. Schnell anmelden, wer noch teilnehmen möchte. Und ansonsten möchte ich sozusagen eine Veranstaltung ankündigen, die sozusagen jenseits dieser Reihe stattfindet, aber auch mit Felix zusammen. Der wird nämlich so einen Nachmittag gestalten am 1. Juli. Hinaus auf die Straße, hinein in die Kämpfe, Kommunismus und neue Musik der 60er und 70er Jahre. Die neue und experimentelle und avantgardistische Musik ist nämlich das andere große Thema von Felix. Und diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Ich habe hier noch den Link dazu reinkopiert. Genau, ich würde sagen, das zur Abmoderation und zur weiteren Ankündigung. Danke nochmal an allen Seiten und dann schönen Abend. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, danke fürs geduldige Zuhören. Dankeschön.